riss er sich den Korb vom Rücken und schleuderte das Bündel auf den Schlitten. Noch knirschte er etwas von dummen Bären und Undankbarkeit, dann war er auch schon davon. Der Hansl rückte das Bündel zurecht und fragte, ob man sich draufsetzen dürfe. Das bat ich nicht zu tun. So tat er's auch nicht, wir setzten uns hübsch nebeneinander auf den Schlitten, und ich hielt auf dem Schoß sorgfältig mit beiden Händen die Sachen für den Christtag. So kamen wir endlich nach Alpel. Als wir zur ersten Fresenbrücke gekommen waren, sagte der Hansl zu den Ochsen, »Oha!« und zu mir, »So!« Die Ochsen verstanden und blieben stehen, ich verstand nicht und blieb sitzen. Aber nicht mehr lange, es war ja zum Aussteigen, denn der Hansl musste links in den Graben hinein, und ich musste rechts den Berg hinauf. »Dank dir's Gott, Hansl!« »Ist schon gut, Peter.« Zur Zeit, da ich mit meiner Last den steilen Berg hinanstieg gegen mein Vaterhaus, begann es zu dämmern und zu schneien. Und zuletzt war ich doch daheim. »Hast alles?« fragte die Mutter am Kochherd mir entgegen. »Alles.« »Brav bist, und hungrig wirst sein.« Beides ließ ich gelten. Sogleich zog die Mutter mir die klinkhart gefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, dass sie frisch eingefettet würden für den nächtlichen Mettengang. Dann setzte ich mich in der warmen Stube zum Essen. Aber siehe, während des Essens geht es zu Ende mit meiner Erinnerung. Als ich wieder zu mir kam, lag ich, wohl ausgeschlafen, in meinem warmen Bette, und zum kleinen Fenster herein schien die Morgensonne des Christtages. Ende von »Als ich Christtagsfreude holen ging«. Zweiter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Schneemann von Hans Christian Andersen. Es knackt und prasselte mir, so schön kalt ist es, sagte der Schneemann. Der eisige Wind bringt einem fürwahr Leben in die Glieder. Und sieh nur, wie die große Lampe da oben verglüht. Er meinte die untergehende Sonne. Sie soll mich nicht zum Blinzeln bringen. Ich halte meine Bruchstücke schon noch zusammen. Es waren zwei große, dreieckige Dachziegelstücke, die ihm als Augen dienten. Sein Mund war ein Stück von einer alten Hake, weshalb derselbe auch Zähne hatte. Er war unter Hurraruf der Knaben geboren, begrüßt von dem Schellengeläute und dem Peitschengeknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund und groß, klar und schön in der blauen Luft. »Nun haben wir sie wieder von einer anderen Seite«, sagte der Schneemann. Er glaubte, es wäre die Sonne, welche sich abermals zeigte. Ich habe es ihr abgewöhnt, mich anzuglühen und anzuklotzen. Nun kann sie dort oben hängen und so viel Licht verbreiten, dass ich mich selbst sehen kann. Wüsste ich nur, wie man es anzustellen hat, um vom Flecke zu kommen. Vermochte ich es, so würde ich jetzt auf das Eis hinuntergehen, um zu schlittern, wie ich es die Knaben tun sah. Aber ich verstehe nicht zu laufen. Weg, weg, bellte der alte Kettenhund, der etwas heiser geworden war, seitdem er nicht mehr Stubenhund war. »Die Sonne wird dich schon laufen lernen. Ich habe das bei deinen Vorgängern gesehen. Weg, weg, und weg sind sie alle.« »Ich verstehe dich nicht, Kamerad«, sagte der Schneemann. »Soll mich etwa die da oben laufen lernen?« Er meinte den Mond. Sie lief freilich vorher, als ich sie starr ansah, und jetzt schleicht sie sich wieder von einer anderen Seite heran. »Du weißt nichts«, sagte der Kettenhund. »Du bist dir erst vor kurzem zusammengeklatscht. Das, was du jetzt siehst, heißt der Mond, und das, was unterging, war die Sonne.« »Sie kommt morgen wieder und wird dich dann schon lernen, in den Waldgraben hinunterzulaufen.« »Ich verstehe ihn nicht«, sprach der Schneemann bei sich selbst, »aber ich habe eine Empfindung davon, dass es etwas Unangenehmes ist, was er mir andeutet. Sie, die er die Sonne nennt, ist meine Feindin.« »Weg, weg«, bellte der Kettenhund, ging dreimal im Kreise um sich selbst und legte sich dann in sein Haus, um zu schlafen. Es trat eine Veränderung im Wetter ein, ein dicker und feuchter Nebel legte sich am Morgen über die ganze Gegend. Kurz vor Aufgang der Sonne fing es ein wenig an zu wehen. Der Wind war eisig, der Frost durchschüttelte einen. Aber welch ein herrlicher Anblick bot sich da, als sich nun die Sonne erhob. Alle Bäume und Sträucher standen mit Reif bedeckt da. Die Gegend glich einem ganzen Walde weißer Korallen. Es war, als ob alle Zweige von blendend weißen Blüten bedeckt wären. Es war eine wunderbare Pracht. Als dann die Sonne schien, funkelte alles, als wäre es mit Diamantenstaub überschüttet. »Ach, wie herrlich ist das«, sagte ein junges Mädchen, welches mit einem jungen Manne in den Garten hinaustrat und gerade neben dem Schneemanne Halt machte. »Einen schöneren Anblick hat man selbst im Sommer nicht«, sagte sie, und ihre Augen strahlten. Und so einen Kerl wie diesen hier hat man erst gar nicht, entgegnete der junge Mann und zeigte auf den Schneemann hin. Er ist ausgezeichnet. Das junge Mädchen lächelte, nickte dem Schneemanne zu und tänzelte dann mit ihrem Freund über den knirschenden Schnee. »Wer waren die beiden?« sagte der Schneemann zum Kettenhund. »Du bist älter auf dem Hofe als ich. Kennst du sie?« »Versteht sich«, sagte der Kettenhund. »Sie hat mich ja gestreichelt, und er hat mir öfter einen Knochen gegeben. Die beiße ich nicht.« »Aber was stellen Sie hier vor?« sagte der Schneemann. »Brautleute«, erwiderte der Kettenhund, »sie gehören zur Herrschaft. Man ist doch recht dumm, wenn man kaum erst gestern geboren ist. Das merke ich an dir. Ich bin alt und besitze Kenntnisse. Ich kenne alle auf dem Hofe und habe eine Zeit gekannt, wo ich hier nicht in der Kälte an der Kette stand. Weg, weg!« »Die Kälte ist prächtig«, sagte der Schneemann. »Erzähle, erzähle. Aber du musst mit deiner Kette nicht so rasseln, denn dabei knackt es gleich in mir. Weg, weg!« bellte der Kettenhund. »Ich bin ein Hündchen gewesen, klein und niedlich«, sagten sie. »Damals lag ich drinnen im Schlosse auf einem Samtstuhle, lag auf dem Schoße der Herrin. Ich hieß der Hübscheste. Dann wurde ich der Herrschaft zu groß, und sie gaben mich deshalb der Haushälterin. Ich kam in die Kellerwohnung. Von dort, wo du stehst, kannst du gerade in die Kammer hineinsehen, in der ich die Herrschaft gewesen bin, denn das war ich bei der Haushälterin. Es war wohl ein geringerer Platz als oben, aber hier war es behaglicher. Ich wurde nicht wie oben von den Kindern gedrückt und mit herumgeschleppt. Ich hatte ebenso gutes Futter wie zuvor und weit mehr. Ich hatte mein eigenes Kissen und ferner gab es dort einen Ofen, der doch namentlich in jetziger Zeit das schönste der Welt ist. Ich kroch völlig unter ihn, so daß ich ganz verschwand. Oh, von diesem Kachelofen träume ich noch jetzt. Weg, weg!« »Sieht ein Kachelofen denn schön aus?« fragte der Schneemann. »Ähnelt er mir?« »Er ist der gerade Gegensatz von dir. Kohlrabenschwarz ist er, hat einen langen Hals mit einer Messingtrommel. Er frisst Brennholz, so daß ihm das Feuer aus dem Munde sprüht.« Der Schneemann sah hin und bemerkte wirklich einen schwarzen, blankpolierten Gegenstand mit einer Messingtrommel. Das Feuer strahlte nach vorn auf den Fußboden hinaus. Dem Schneemann war ganz sonderbar zumute. Er hatte eine Empfindung, von der er sich selber keine Rechenschaft ablegen konnte. Es überschlich ihn etwas, was er nicht kannte, was aber alle Menschen kennen, wenn sie nicht Schneemänner sind. »Und weshalb verließest du sie?« fragte der Schneemann. »Wie konntest du überhaupt eine solche Stelle verlassen?« »Ich war dazu gezwungen«, sagte der Kettenhund. »Sie warfen mich hinaus und legten mich an die Kette. Ich hatte den kleinsten Junker in das Bein gebissen, weil er mir den Knochen, an welchem ich nagte, fortstieß. Bein für Bein hieß es bei mir. Aber das nahmen mir des Knaben Eltern übel, und seit der Zeit habe ich hier an der Kette liegen müssen und meine helle Stimme verloren. Höre nur, wie heiß ich bin. Weg, weg, das ist das Ende vom Liede gewesen.« Der Schneemann hörte nicht mehr darauf. Er blickte beständig nach der Kellerwohnung der Haushälterin, blickte in ihre Stube hinein, wo der Kachelofen auf seinen vier eisernen Füßen stand und sich in seiner ganzen Größe zeigte, die der des Schneemanns nichts nachgab. »Es knackt so eigentümlich in mir«, sagte er. »Soll ich dort nie hineinkommen? Es ist mein höchster Wunsch, mein einziger Wunsch, und es würde fast ungerecht sein, wenn er nicht befriedigt würde. Ich muss hinein, ich muss mich an ihn lehnen, und wollte ich auch das Fenster zerschlagen.« »Dort kommst du nie hinein«, sagte der Kettenhund. »Und kämst du wirklich zum Kachelofen, dann wärst du weg, weg.« »Ich bin jetzt schon so gut wie weg«, sagte der Schneemann. »Ich zerbreche, glaube ich.« Den ganzen Tag stand der Schneemann da, ging zum Fenster hin. In der Dämmerung wurde die Stube noch traulicher. Aus dem Kachelofen leuchtete es so mild, wie weder Sonne noch Mond leuchten kann, nein, wie nur der Kachelofen zu leuchten vermag, wenn etwas in ihm steckt. Ging die Türe auf, so schlug die Flamme hinaus. Es war so ihre Gewohnheit. Des Schneemannes weißes Antlitz wurde von einer flammenden Röte übergossen, und auch seine Brust leuchtete in rötlichem Glanze. »Ich halte es nicht aus«, sagte er, »wie schön es ihn kleidet, die Zunge herauszustrecken.« Die Nacht war sehr lang, aber dem Schneemann kam sie nicht so vor. Er stand in Gedanken versunken, und sie erfroren, dass sie knackten. Frühmorgens waren die Kellerfenster zugefroren. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die ein Schneemann nur verlangen kann, allein sie verbargen den Kachelofen. Die Scheiben wollten nicht auftauen, er konnte die Flamme nicht mehr sehen. Es knackte, es war eben im herrlichsten Frostwetter, über das sich jeder Schneemann freuen muß, aber er freute sich nicht darüber. Er hätte sich glücklich fühlen können und dürfen, aber er war nicht glücklich, er litt eben gar zu sehr an Kachelofenweh. »Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann«, sagte der Kettenhund. »Ich habe auch einmal an derselben Krankheit gelitten, habe sie aber überstanden. Weg, weg, jetzt bekommen wir Witterungswechsel.« Und Witterungswechsel trat ein, es schlug in Tauwetter um. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht, und das ist das echte Zeichen. Eines Morgens stürzte er zusammen. Es ragte etwas einem Besenstiel ähnliches dort in die Höhe, wo er gestanden hatte, und diesen Gegenstand, der ihm Halt verleihen sollte, hatten ihn die Knaben aufgerichtet. »Nun kann ich seine Sehnsucht verstehen«, sagte der Kettenhund. Der Schneemann hatte eine Ofenkratze im Leib gehabt. Sie war es, die sich in ihm bewegt hat. Nun hatte er es überstanden. Weg, weg. Bald war auch der lange böse Winter überstanden. Weg, weg, bellte der Kettenhund. Aber die kleinen Mädchen sangen auf dem Hofe. Schießt auf, ihr Blütlein frisch und hold. Zeig Weide deine Wolbe Gold. Ihr Vöglein kommt, singet hell und klar. Schon ist der letzte Februar. Ich singe mit, kuckuckiewit. Komm, Sonne, komm, wenn ich dich bitt. Nun denkt niemand mehr an den Winter, noch an den Schneemann und sein Kachelofen weh. Selbst nicht einmal der heisere Kettenhund. Ende von Der Schneemann. Gelesen von Elli, Oktober 2010. Dritter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Großstadtweihnachten von Kurt Tucholsky. Nun senkt sich wieder auf die heimschen Fluren die Weihenacht, die Weihenacht. Was die Mamas bepackt nach Hause fuhren, wir kriegen's jetzt so freundlich dargebracht. Der Asphalt glitscht. Kann Emil das gebrauchen? Die Braut kramt schämig in dem Portemonnaie. Sie schenkt ihm, teils zum Schmuck und teils zum Rauchen, den Aschenbecher aus Emalchglacé. Das Christkind kommt. Wir jungen Leute lauschen auf einen stillen, heiligen Grammophon. Das Christkind kommt und ist bereit zu tauschen. Den Schlips, die Puppe und das Lexikon. Und sitzt der wackre Bürger bei den Seinen, voll Karpfen, still im Stuhl, um 9:30, dann ist er mit sich selbst zufrieden und im Reinen. Ach ja, so ein Christfest ist doch auch ganz schön. Und froh gelaunt spricht er vom Weihnachtswetter, mag es nun regnen oder mag es schneien. Jovial und schmauchend liest er seine Morgenblätter, die trächtig sind von süßen Plaudereien. So trifft denn nur auf eitel Glück hienieden, in dieser Residenz Christkindleins Flug. Mein Gott, sie mimen eben Weihnachtsfrieden. Wir spielen alle. Wer es weiß, ist klug. Ende von Großstadtweihnachten. Vierter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schlesischer Stollen. Rezept Nummer 71 aus Praktisches Kochbuch für die Deutschen in Amerika. Von Henriette Davides. Schlesischer Stollen. Man macht von 3,5 Pfund Mehl mit 1/2 Quart lauwarmer Milch, 8 Eidottern, gut 2 Unzen Hefe und gut 1,5 Unzen Salz einen Teig, den man im Warmen aufgehen lässt. Arbeitet dann stark 1/2 Quart abgeklärte Butter, 1/2 Pfund ausgesteinte Rosinen, 1/4 Pfund Zucker, gut 6 Unzen gröblich gestoßene Mandeln, noch 1 Esslöffel Hefe und abgeriebene Zitronenschale durch den Teig und lässt ihn nochmals aufgehen. Dann formt man ihn zu einem langen Brot, macht mit dem Messer auf der Oberfläche der Länge nach 2 zackige Streifen, streicht reichlich geschmolzene Butter darüber, backt ihn bei 34 Grad Fahrenheit 1/2 bis 3/4 Stunde oder schickt ihn zum Bäcker in den Ofen. Ende von Schlesischer Stollen. Fünfter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der allererste Weihnachtsbaum von Hermann Löns. Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung mehr in der Sache. Spielzeug und Esswaren, Das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen, so wollte er es. Das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen, eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte so und so viel auszugeben und mehr nicht. So stapfte er denn auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzwege war, dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben. Schon von Weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes, weißes Pelzkleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen- und Weidenzweige, und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas, Kastanien, Eicheln und Rüben. Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem Christkindchen die Tageszeit. »Na, Alterchen, wie geht's?« fragte das Christkind. »Hast wohl schlechte Laune?« Damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz, aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. »Ja«, sagte der Weihnachtsmann, »die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was, ich weiß nicht, ich hab kein Fiduz mehr dazu. Das mit den Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf, und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird.« Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dann sagte es, »Da hast du recht, Alter, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht.« »Das ist es ja gerade«, knurrte der Weihnachtsmann, »ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh von dem vielen Nachdenken, und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein, und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann nichts weiter haben als Faulenzen, Essen und Trinken.« Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesichte. Es war so still im Walde, kein Zweig rührte sich, nur wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem hohen Holze auf einen alten Kahlschlag, auf dem große und kleine Tannen standen. Das sah nun wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber, und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine 5 Fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrunde stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen, und es glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmanns los, stieß den Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte, »Ist das nicht wunderhübsch?« »Ja«, sagte der Alte, »aber was hilft mir das?« »Gib ein paar Äpfel her«, sagte das Christkindchen, »ich habe einen Gedanken.« Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte es sich nicht recht vorstellen, dass das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er hatte zwar noch einen guten alten Schnaps in seinem Dachsholster, aber den mochte er dem Christkindchen nicht anbieten. Er machte sein Tragband ab, stellte seine riesige Kiepe in den Schnee, kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann fasste er in die Tasche, holte sein Messer heraus, wetzte es an einem Buchsstamm und reichte es dem Christkindchen. »Sieh, wie schlau du bist«, sagte das Christkindchen. »Nun schneid mal etwas Bindfaden in 2 Finger lange Stücke und mach mir kleine spitze Pflöckchen.« Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfadenenden und die Pflöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Pflöckchen hinein, band den Faden daran und hängte den an einen Ast. »So«, sagte es dann, »nun müssen auch an die anderen welche, und dabei kannst du helfen, aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt.« Der Alte half, obgleich er nicht wußte, warum, aber es machte ihm schließlich Spaß, und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing, da trat er 5 Schritte zurück, lachte und sagte, »Kiek, wie niedlich das aussieht! Aber was hat das alles für einen Zweck?« »Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?« lachte das Christkind. »Pass auf, das wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her.« Der Alte krabbelte aus seiner Kiepe Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. Das steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden daran, rieb immer eine Nuss an der goldenen Oberseite seiner Flügel, und dann war die Nuss golden, und die nächste an der silbernen Unterseite seiner Flügel, und dann hatte es eine silberne Nuss und hing die zwischen die Äpfel. »Was sagst nun, Alterchen?« fragte es dann. »Ist das nicht allerliebst?« »Ja«, sagte der, »aber ich weiß immer noch nicht.« »Kommt schon«, lachte das Christkindchen, »hast du Lichter?« »Lichter nicht«, meinte der Weihnachtsmann, »aber ein Wachsstock.« »Das ist fein«, sagte das Christkind, nahm den Wachsstock, zerschnitt ihn und drehte erst ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die Zweigenden, bog sie hübsch gerade und sagte dann, »Feuerzeug hast du doch.« »Gewiss«, sagte der Alte, holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus, pinkte Feuer aus dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum Glimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkindchen. Das nahm einen hellbrennenden Schwefelspan und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das nächste davon rechts, dann das gegenüberliegende, und rund um das Bäumchen gehend brachte es so ein Licht nach dem andern zum Brennen. Da stand nun das Bäumchen im Schnee, aus seinem halb verschneiten dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel, die Gold- und Silbernüsse blitzten und funkelten, und die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und patschte in die Hände, der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus, und der kleine weiße Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkindchen mit seinen goldsilbernen Flügeln, und da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat der, und dann gingen die beiden den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit. Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Bei dem kleinsten Hause machten die beiden Halt. Das Christkindchen machte leise die Tür auf und trat ein, der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte, den stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter den Baum, und dann verließen beide das Haus ebenso leise, wie sie es betreten hatten. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wußte nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber an dem Türpfosten, den des Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wußte er Bescheid. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude in dem kleinen Hause, wie an keinem Weihnachtstage. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug und nach dem Kuchen und den Äpfeln, sie sahen nur nach dem Lichterbaum. Sie faßten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wußten, und selbst das Kleinste, was noch auf dem Arme getragen wurde, krähte, was es krähen konnte. Vor dem Fenster aber standen das Christkindchen und der Weihnachtsmann und sahen lächelnd zu. Als es hellichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um sich für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach, jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an, der eine so, der andere so, aber Lichter, Äpfel und Nüsse hingen sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorfe, Haus bei Haus, ein Weihnachtsbaum, überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsbaum über ganz Deutschland gewandert, und von da über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern morgens beschert. Ende von Der allererste Weihnachtsbaum. Sechster Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Christoph, Ruprecht und Nikolaus von Otto Julius Birnbaum. Ich kenne drei gute deutsche Gesellen, mit großen Händen und Beinen schnellen, mit dicken Säcken auf breiten Buckel, stampfen sie eilig durchs Land mit Gehuckel, haben Eis im Bart und grimmige Art, aber Augen gar milde, führen Äpfel und Nüsse und Kuchen im Schilde und schleppen im Huckepack himmeltausend schöne Sachen im Sack. All drei sind früher Heiden gewesen, der erst heißt Christoph. Auserlesen hat er in einer eisgrimmigen Nacht das Christkindl übers Wildwasser gebracht. Ruprecht der Zweite ist genannt, der fuhr von einsten übers Land, tief Nächten in Gespenstergraus, als Heidengott. Den Nikolaus, als wie der Dritte ist geheißen, tät man als einen Bischof preisen. Das ist nun all Legend und mehr, ich übernehme nicht Gewehr, das just genau ist so gewesen. Hab's nicht gesehen, hab's nur gelesen, auf Schildereien jedermann die drei freilich sehen kann. Da ist der Ruprecht dick beschneet und derb gestiefelt führt er geht. Drei Äpfel trägt der Nikolaus, sieht väterlich und ernsthaft aus. Und Christopher im langen Bart ist heidenmäßig dick behaart, hat einen roten Mantel an und ist ansonst ein nackter Mann. Die drei nun, dass ihr es wisst, verehre ich als Mensch und Christ. Sie sind so lieb und ungeschlacht und ganz aus deutschem Mark gemacht. Mildherzig rau, kratzhaarig lind, des deutschen Gottes ingesinnt. Die guten Knechte, reichen Herrn, sie dienen gern und schenken gern, wollen keinen Dank, wollen keinen Lohn, sind in sich selbst Bedanklohn schon. Grüß Gott, ihr drei miteinand, im lieben, weiten deutschen Land, Christoph, Ruprecht, Nikolaus. Schüttet eure Säcke aus, schüttet sie mit Lachen, blickt mit hellen Augen drein und lasst wohl gesegnet sein eure sieben Sachen. Ende von Christoph, Ruprecht, Nikolaus. Siebter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Wie Chanukka gefeiert wird. Aus den Vorschriften des Schulchan Aruch von Shelomo Gansfried. Aus Maus Zur, ein Chanukka-Buch. Aus den Worterklärungen Schulchan Aruch. Von R. Josef Caro verfasste Gesetzessammlung als Kodex des gesamten religiösen Rechts allgemein anerkannt. Maus Zur, Anfangsworte und übliche Benennung einer Chanukka-Hymne, eines der populärsten Stücke der jüdischen Liturgie, gedichtet spätestens im 13. Jahrhundert von R. Mordechai. Ende der Worterklärungen. Aus den Vorschriften des Schulchan Aruch. Erstens. Zur Zeit des Zweiten Tempels, als das syrische Reich herrschte, wurden böse Verordnungen über Israel verhängt. Man hob ihre Gesetze auf und ließ sie der Tora und der Erfüllung der Gebote nicht nachgehen. Man streckte die Hände aus nach ihrer Habe und ihren Töchtern, man drang in den Tempel ein, richtete dort Schaden an und entweihte das Reine. Und es ward Israel große Bedrängnis von ihnen, denn jene bedrückten es gar sehr, bis sich der Gott unserer Väter ihre erbarmte und ihnen aus ihrer Hand half und sie errettete, und bis Chachschmonais Söhne, die Hohepriester, die Oberhand gewannen und sie erschlugen. Aus den Worterklärungen Chachschmonai, gleich Hasmonäa, Geschlechtsname der Makkabäer. Ende der Worterklärungen. Und sie erretteten Israel aus ihrer Hand, setzten einen König aus dem Priestergeschlecht ein, und es gab wieder ein Königreich Israel, länger als 200 Jahre, bis zur Zerstörung des zweiten Tempels. Und als Israel seine Feinde überwältigt und vernichtet hatte, betraten Juden, am 25. Kislev war es, den Tempel. Aus den Worterklärungen: Kislev, dritter Monat des jüdischen Kalenders. Am 25. Kislev beginnt das Chanukka-Fest. Ende der Worterklärungen. Und als Israel seine Feinde überwältigt und vernichtet hatte, betraten Juden, am 25. Kislev war es, den Tempel. Aber sie fanden in ihm kein reines Öl vor, außer einem Krüglein, das mit dem Siegel des Hohepriesters versehen war. Aber es war darin nicht mehr, als um die Lichter eines Tages zu entzünden. Sie entzündeten aber mit diesem Öl alle Lichter der Menora 8 Tage lang, bis man Oliven gestoßen und daraus reines Öl hergestellt hatte. Deswegen haben die Weisen jenes Zeitalters bestimmt, dass diese 8 Tage, die mit dem 25. Kislev beginnen, Tage der Freude und des Jubels sein sollten. Und dass man an ihnen Tag für Tag des Abends an den Hauseingängen Lichter entzünden solle, um auf das Wunder hinzuweisen und seine Kunde zu verbreiten. Und diese Tage nannte man Chanukka, Weihefest, das heißt, ruhten am 25. Kislev, weil sie am 25. von ihren Kämpfen ausruhten und weil sie an diesem Tage die Weihe des Tempels begingen, den ihre Bedränger verunreinigt hatten. Manche sagen daher, dass es Pflicht ist, am Chanukka etwas reichlichere Mahlzeit einzunehmen. Und auch, weil an diesen Tagen die Aufrichtung der Stiftshütte vollendet wurde. Und man soll seinen Angehörigen von den Wundern erzählen, die sich unseren Vätern in diesen Tagen geschahen. Siehe Josipon. Aus den Worterklärungen: Josipon, populäre hebräische Bearbeitung der jüdischen Altertümer des Josephus, entstand im frühen Mittelalter, wurde später ins Jüdisch-Deutsche übersetzt. Sehr verbreitetes Volksbuch. Ende der Worterklärungen. Jedenfalls ist es eine richtige Chanukka-Mahlzeit nur dann, wenn während des Mahles Lob- und Preislieder gesungen werden. Und man soll in den Chanukka-Tagen reichlicheres Almosen geben, denn sie sind dazu bestimmt, dass man die Scharten seiner Seele auswetze durch Wohltätigkeit, insbesondere an armen Tora-Lernern, um sie zu unterstützen. Zweitens: Am Chanukka darf man nicht fasten. Am Tage vorher und nach Chanukka ist aber das Halten von Trauerreden und Fasten erlaubt. Drittens: Am Chanukka ist es erlaubt zu arbeiten. Nur pflegen Frauen nicht zu arbeiten, solange die Lichter im Hause brennen, und darauf soll man schon halten. Und der Grund, dass die Frauen es genauer als die Männer nehmen, ist der, dass gegen die Töchter Israels ein grausames Gesetz erlassen war, wonach bestimmt war, dass jede Jungfrau vor ihrer Vermählung zuerst dem Statthalter zugeführt werden sollte. Ferner, weil das Wunder durch eine Frau geschah. Die Tochter des Hohepriesters Jochanan war sehr schön, und der König der Bedrücker wollte, dass sie bei ihm schlafe. Sie sagte ihm, sie wolle seinen Wunsch erfüllen. Darauf setzte sie ihm ein Käsegericht vor, damit er durstig würde und Wein trinke, so dass er berauscht wurde und fest einschlafe. Und so geschah es. Dann schlug sie ihm den Kopf ab und brachte ihn nach Jerusalem. Als nun der Heerführer sah, dass der König tot war, floh er mit dem Heere. Deshalb ist es mancherorts Sitte, am Chanukka Milchgerichte zu genießen, zur Erinnerung an das Wunder, das durch die Milch geschah. Viertens: Ein tönerner Leuchter, mit dem man an einem Abend entzündet hat, wird dadurch alt, und man soll ihn an einem zweiten Abend nicht mehr gebrauchen, weil es widerwärtig wäre. Darum benutze man einen schönen Leuchter aus irgendeinem Metall, und wer es vermag, schaffe sich einen silbernen Leuchter an, dem Gebote zur höheren Ehre. Fünftens: Es ist eine verbreitete Sitte hierzulande, dass diejenigen, die darauf bedacht sind, die Gebote mit besonderer Sorgfalt auszuführen, jeden Hausgenossen am ersten Abend ein Licht entzünden lassen und am zweiten Abend 2 Lichter, und so fahren sie fort, bis dass man am 8. Abend 8 Lichter entzündet. Und man soll darauf achten, dass jeder seine Lichter an einer besonderen Stelle entzünde, damit erkennbar sei, wie viel Lichter im Ganzen entzündet werden, und man entzünde auch nicht an dem Platze, an dem das ganze Jahr hindurch Licht brennt, auf das erkennbar sei, dass es Chanukka-Lichter sind. Sechstens. Bezüglich des Chanukka-Lichtes ist es geboten, in der Tür zu entzünden, die zur Straße führt, um die Kunde von dem Wunder zu verbreiten. Und so tat man es zur Zeit der Mishna und Gemara. Aus den Worterklärungen: Mishna, älteste Niederschrift der mündlichen Überlieferung, Grundstock des Talmuds. Gemara, eigentlich Talmud ohne die Mishna, auch Talmud schlechthin. Ende der Worterklärungen. In unserer Zeit jedoch, da wir unter den Völkern leben, entzünde man innerhalb des Hauses, in dem man wohnt. Und wer ein Fenster zur Straße hat, entzünde dort, und wenn keines da ist, entzünde man neben der Tür. Und es ist geboten, dass man sie eine Spanne weit von der Tür zur linken Seite hinstellt, auf dass die Mesusa rechts und das Chanukka-Licht links sei, und es ergibt sich, dass man umgeben von Mitzvot ist. Aus den Worterklärungen: Mesusa, Gehäuse, enthaltend auf Pergament geschrieben, Text von Höre Israel, Schema Yisrael, darf an keinem Türpfosten eines jüdischen Hauses fehlen. Mitzvot, Mehrzahl von Mitzwa, göttliches Gebot, auch gottgefälliges Werk. Ende der Worterklärungen. Und noch besser ist es, die Lichter in die Öffnung der Tür zu setzen. Siebtens. Zeit des Entzündens ist das Sichtbarwerden der Sterne, und dann säume man nicht. Und es ist vor dem Anzünden verboten, irgendetwas zu tun, sogar zu lernen. Wenn man aber das Marif-Gebet noch nicht gesagt hat, bete man zuerst und entzünde dann. Bevor man aber entzündet, versammle man seine Hausgenossen, um ihnen von der Begebenheit zu künden. Achtens. Solange die Lichter vorschriftsgemäß zu brennen haben, das heißt die erste halbe Stunde, ist es verboten, ihr Licht zu benutzen. Und daher pflegt man den Schamasch neben sie zu setzen, mit dem man sie entzündet hat, damit, wenn man sich ihrer bedienen will, man sich des Lichtes des Schamasch bediene, und man soll ihn etwas über die Lichter setzen, damit es erkennbar sei, dass er nicht als eines der Lichter mitzählt. Aus den Worterklärungen: Schames oder Schamasch gleich Diener. So heißt auch das überzählige Licht am Chanukka-Leuchter, das zum Anzünden der anderen dient. Ende der Worterklärungen. Neuntens. Frauen sind verpflichtet, Chanukka-Lichter zu entzünden, denn auch an ihnen ward das Wunder getan, siehe oben, und eine Frau darf für alle ihre Hausgenossen entzünden. Auch ein Schulknabe ist dazu verpflichtet, und wenn ein Blinder mit einem ganz geringen Betrag sich bei einem anderen beteiligen kann, so tut er gut daran. Und wenn er eine Frau hat, so entzündet sie für ihn. Wenn er aber keine Frau hat und er wohnt für sich allein, so dass er sich bei niemandem beteiligen kann, so muss er sich nach einer anderen Hilfe umsehen. Ende von Wie Chanukka gefeiert wird, aus den Vorschriften des Schulchan Aruch von Shelomo Ganzfried, aus Maus Zur, ein Chanukka-Buch. Achter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Eine Insel der Seligen von Adolf Schweier. Immer noch konnte sie es nicht fassen, saß noch immer in ihrem alten Lehnstuhl und hielt den Brief in den Händen, der die letzte Hoffnung nahm und alle Freude ihres Lebens. 2 Jahre fast war es nun her, dass sie von ihm Helmi nichts mehr hörte. Er war unter die lebendig Toten geraten, unter die Kriegsvermissten. Und just heute, am Tage, wo Friede und Freude sein oder doch einkehren sollte in aller Herzen, just heute kam er für unermüdliches Nachforschen im Brief, der er gewissermaßen amtlich beglaubigte, ihr Wilhelm sei schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Erlöst horchte sie endlich, nachdem sie in weher Mutterliebe das ganze helle Leben durchdacht und durchträumt hatte, dass ihr Liebling, ihr einziges Kind, durchwandert hatte bis zu dem Tage, da auch er hinein musste in den wilden, grausamen Krieg. Und der Stunde gedachte sie, da die Nachricht kam, er sei vermisst. Die bangen, immer wiederkehrenden Fragen aber: Wo wird er jetzt sein? Wie wird es ihm ergehen? Was wird er erleiden, was er dulden müssen in der wahrscheinlichen Gefangenschaft, weit hinten in der sibirischen Einöde? All diese matternden Fragen kamen nun zur Ruhe, kamen zur Ruhe auf so bittere Art. Erlöst wiederholte sie, wischte sich über die Augen, stärkte ihre tränenschwere Seele mit einem Gebet und nahm sich vor, für heute zu schweigen vor dem Bräutlein des Toten, vor der lieblichen Adelheid. Erst nach den Feiertagen soll sie erfahren, was unabänderlich ist und daher ertragen werden muß. Dies denkend hörte sie vom Flur des Hauses einen hellen, freudigen Ruf. »Mutter!« Eilige Schrittchen näherten sich der Tür. Rasch verbarg Frau Burger den verhängnisvollen Brief, glättete die ergrauten Scheitel und mühte sich, unbefangen zu erscheinen, damit Adelheid, die unverzagt Hoffende, nichts merkte. Die war unterdessen aufgeregt ins Stübchen getreten und erfüllte es mit ihrer hellen Lebendigkeit und blonden Lieblichkeit und mit einem Leuchten und Schimmern. »Mutterl«, rief sie wieder, und ihre Stimme lachte und weinte Freude. »Denk dir, der Steinbauer Franzl hat einen Brief geschrieben. Geflohen ist er, im deutschen Lager ist er angekommen, nach langer, gefahrvoller Flucht durch Russland. Und Helmi sei schon vor ihm entflohen, müsste schon in Deutschland sein oder droben in Schweden. Mutter, Mutter, er lebt, hab ich's nicht immer gesagt.« »Ja, was hast du denn? Freust du dich gar nicht? Du weinst ja.« »Schau, Adi, weil das halt gar so überraschend gekommen ist.« Das blonde Mädchen warf sich ungestüm zu Füßen der alten Frau, legte ihr Köpfchen mit der schweren goldigen Haarkrone in den Schoß und weinte, erschüttert von Freude und Glück. Frau Burger streichelte sanft über den widerspenstigen Haarflaum der Aufgeregten hin. Da schaute Adi zu ihr auf. In ihrem nicht auffallend schönen, aber berückend liebreizenden Gesichtlein strahlte unter Tränen ein so glückseliges Lächeln, dass Frau Burger nicht wusste, wie er geschah, vor Weh und vor Freud, über die Treue und über das Glück des guten Kindes. Sie ist ja so selten geworden, die lautere Treue, schier etwas Verächtliches. »Ein neues Leben ist auferstanden«, dachte sie schmerzlich. »Ein neuer, eiskalter Glaube. Throne sind gestürzt, Reiche zerfallen, Heiliges zertrümmert worden. Und weit, weit im Lande geht die Sehnsucht um. Schier allmächtig herrscht die Habgier und frisst an den Seelen. Ein Reich ist aufgerichtet worden des kalten Verstandes. Der Gleichheit, die mir eine Gleichheit scheint des Bösen nur, da sie hasst, was nicht ist wie sie. Und ich, alte Frau, bin allein in dieser kalten, rücksichtslosen Welt. Nach dem Vater ist nun auch der Sohn hinübergegangen. Und die da, die jetzt vor mir kniet und unter Tränen glückselig lächelnd zu mir aufschaut, die mir Trost und Halt, mir Stütze ist im Glauben an das Bessere im Menschen, die muss ich nun auch hingeben, muss ihr der Treuen noch zureden. Geld, Mutterl, sagte Adi, als hätte sie die Gedanken der geliebten Frau erraten. Geld, jetzt wirst du mir keine so garstigen Andeutungen mehr machen. Ich soll halt doch den Kronasepp nehmen, weil's die Mutter will, die der Reichtum blendet. Jetzt kann ich's dir ja sagen, ehe ich den genommen hätte, so reich er auch ist, wäre ich ledig geblieben. Ich lebe ja nur in mir und für Helmi, hab meinen Beruf, kann mich ausgeben an die Kinder und von ihnen empfangen unendlich viel Liebe und Freude. Das hätte mein Leben schon ausgefüllt. Kämen ja dazu noch die Erinnerungen an das Schöne und Helle und Liebe. Ach, Mutter, du verstehst mich ja. Ja, ich verstehe dich. Du bist treu und lauter und darum eine Lehrerin und Jugendbilderin mit goldener Seele. Eine, der die Kinder aus Liebe folgen, ohne dass sie strenge zu sein braucht mit ihnen. Oh, das kann ich auch, wenn es sein muss. »Ja, das kannst du. Wundersamerweise kannst du das, du blumenzartes Dingelchen.« Sie lächelte und war seltsam berührt von dem selbstsicheren Ernste, der wie ein Schatten über Adis sonniges Gesichtlein gekommen war. »Heute aber, Muttergeld, heute darf ich.« Sie nickte der verstehenden Frau bedeutsam zu, ging zum Harmonium und öffnete es. Das Mutterherz zuckte schmerzlich zusammen, doch sie vermochte es nicht, die überströmende Glückseligkeit ihres Kindles zu zerstören. Und so lauschte sie denn tief erschüttert der feierlichen Musik, die der geschaffen hatte, den sie als Abgeschiedenen beweinte, während sie dort, die Glückselige, ihn als Wiederkehrenden begrüßte mit seines Wesens ureigenster Sprache, mit seiner Musik. Oh, wie viele schöne und stolze Hoffnungen waren mit ihm dahingeschwunden. Sein Vater war ein Musikbeflissener, ein Regenschorre wie selten einer, doch kein Schaffender, kein Schöpfer. In ihrem Wilhelm aber floss der göttliche Born. Seine erste Messe hatten sie in der Kirche drüben aufgeführt, ehe er in den Krieg musste, und selbst drinnen in der Landeshauptstadt durchbrauste sie die Hallen des neuen Domes, erfüllte die Herzen der Gläubigen mit Andacht und jene der Kenner mit Freude und Zuversicht. Und jetzt durchbrausten die feierlichen Klänge des Te Deum Laudanums die Stube und erschütterten das wunde Mutterherz. Sie aber, die ahnungslose Braut, zerfloß in Glückseligkeit. Als die Musik verklungen war, herrschte eine Weile feierliche Stille in dem schon dämmerigen Raume. Dann stand Adelheid auf, legte den Zeigefinger in den rosigen Kindermund und flehte mit den Augen. Kein Wort jetzt, keinen Laut. Mit leisen Schrittlein schwebte, huschte sie hinaus, ließ die Mutter allein mit dem inneren Verklingen und Verwehen der Musik, die dem entstanden war, dessen Seele sie jetzt um sich zu füllen glaubte. Überwältigt von den glückseligsten und erhebendsten Gefühlen war das frohmutige Kind hinweggegangen. Und sie, die nichts mehr wollte auf dieser Welt als dieses Glück, sie musste es ihr nehmen. Wie wird sie das ertragen? Wohl ist sie innerlich stark, aber sie ist so blumenzart, so ganz Liebe für den Liebsten, dass sie auch zusammenbrechen könnte, sie, die keinen Augenblick die Hoffnung auf seine Wiederkehr aufgegeben hatte. Furchtbar war für mich dieser Schlag, für sie aber, wäre es für sie nicht Erlösung, Errettung vor dem Schrecken der Gegenwartswelt. Welch bitterer Trost, welche Welt, in der es besser war zu sterben als zu leben. Sie war aufgestanden, ordnete gedankenvoll an dies und das und sagte endlich zur alten Lina, ihrer Magd, sie wolle noch ein wenig hinübergehen zu ihrem Mann, auf den Friedhof. Es war ihre liebe Gewohnheit, auch jetzt noch alles ihrem Manne zu sagen, der all sein Lebtag ein großes Kind geblieben war und sich ohne seine Frau nicht zurechtgefunden hätte in den Wirrnissen des Lebens. Als sie vor die Tür des Häuschens trat, sank eben die Wintersonne herunter, feierlich schön. Oh, dieser weite Blick hinunter ins Land, hinüber nach den Bergen. Dies Häuschen zu besitzen, hier heroben den Lebensabend zu verträumen, war ihres Mannes heißester Herzenswunsch gewesen. Eine kleine Erbschaft ermöglichte ihm die Erfüllung. Er konnte noch die Freude erleben, seinen Sohn als hoffnungsvollen Tondichter gefeiert zu sehen, und war eines Abends inmitten seiner Musik und seiner Träume und Pläne mit seinen Lieblingen, den Bienen, hinübergegangen in das Reich, wo es keine Enttäuschungen mehr, dafür aber ein Herrliches gab, das zugleich ein Furchtbares ist für sterbliche Menschen, unerträglich im Sinne, unerbittliche Gerechtigkeit, uneingeschränkte Wahrheit. Es war schon dunkel, als sie vom Friedhofe heimkam. Sie fühlte sich so müde, schwer waren ihr die Glieder, die Augen, die keine Tränen mehr hatten, fielen ihr zu, und bedrückend und auch trostvoll war in ihr das Fühlen und Denken. Die Toten haben es besser als die Lebenden. Ehe Adelheid zum Abendessen kam, nachdem der kleine Baum angezündet werden sollte, konnte sie noch ein Weilchen ausruhen, in ihrem lieben alten Sorgenstuhl. Wie sie so dasaß, müde an Leib und Seele, trat der Schlummer an sie heran und brachte ihnen einen wunderbaren, leuchtenden Traum. Christus stand dort in der Erkernische und schaute nach ihr. Seine Augen leuchteten wie zwei milde Sonnen, und unbeschreiblich aus ihnen sprach die Gottesseele, und sie verstand ihre Sprache. Hoffe, du Gute, du Trostmutige, hoffe, dein Glück ist nahe. Was in Leben so schön geblüht, in Treue so stark bewährt, es soll nicht umsonst geblüht, gehofft und gelitten, nicht umsonst vertraut haben auf Gottes Hilfe. An ihr vorbei schritt darauf der Herr, und sein Leuchten ging mit ihm durch das dunkle Zimmer. Lautlos schritt er zur Türe hin, öffnete sie und winkte hinaus, ruhevoll, wie es nur ein Gott vermag. Und einer trat herein, ein bleicher junger Mann, den sollte sie kennen. War das nicht Wilhelm, ihr Sohn? So war allemaßen feierlich sah er aus, so erhaben fremd, daß er bange wurde in all der Freude, still allmählich sicheren Erkennens. Er ist es ja. Der Herr nimmt ihn bei der Hand, führt ihn der Mutter zu. Er lässt sich vor ihr nieder, sein Körper zuckt in heftigen Schluchzen der Wiedersehensfreude. Und sie möchte sich auch freuen, will die Hand ausstrecken nach ihrem Kinde, dem endlich Wiedergefundenen, wagt es aber nicht. Der Herr steht ja leuchtend hinter ihm, es ist ja die Seele, nicht der Leib ihres Sohnes, was da vor ihr kniet. Wer sollte wagen, danach auszustrecken die irdische Hand? Und heiß war ihr, übermächtig das Wünschen, das schier Sündhafte. O, wäre es doch sein Leib, dürfte ich ihn nochmals an mein Herz drücken und an dem Seinen weinen Tränen der Freude und des Mutterglückes. O, wie durfte sie mit solchen Wünschen aufschauen zum Herrn, der die Gnade erwies, im Traume zu schauen, was sterbliche Augen nie erreichen konnten, ihres Kindes Seele, die schlackenlose, leuchtende Seele. Jetzt stand das Überirdische ihres Kindes auf und schaute sie an. O Herr im Himmel, mit Augen, die so voll waren irdischen Glückes und menschlicher Freude, dass sie froh erschrocken glaubte, es stehe vor ihr leibhaftig und nicht als seliger Geist. Der Herr war an seiner Seite, nickte ihr zu, und sie las in seinem göttlichen Herzen die Worte. »Freue dich, er ist es wahrhaftig, und bleib bei dir, bis ich ihn rufe.« Und wieder nickte er zu, Gott voll gütig, breitete segnende Hände und schritt durch den Erker feierlich hinaus in die Sternennacht. Der Sohn aber, der Leuchtende, schritt schier ebenso feierlich zum Harmonium, und alsbald klang es so leise wie aus unermeßlichen Fernen, wurde lauter, wuchs an, jubelte, jauchzte, weinte, lachte, brauste wie ein Freudensturm. So gewaltig war das Brausen, schreckhaft schön und glückselig froh, daß Frau Burger aufwachte, oder doch zu aufwachen meinte. Denn als sie mit offenen Augen in die Stube sah, glaubte sie den Sohn im Sternenschimmer sitzen zu sehen, nur sein Leuchten war wundersam versponnen mit dem Sternenglanz. In der brausenden Musik aber erkannte sie das Tedeum Laudamus dessen, der dort saß, Gott mag wissen als was. Sie lauschte und lauschte und fragte sich wie und wundergläubig, ist das noch ein Traum? Ist es schon Wachen? Darf ich mich rühren? Darf ich ihn anrühren? Nein, es könnte zerfließen, das Wunder der Christnacht. Schweigen muß ich, dachte sie, Stille halten. Du aber, o Herr, komm, komm, hauche mich an, auf daß meine Seele sich löse von der irdischen Hülle und mit der meines Kindes aufsteigen kann zu dir, dem Licht und der Seele der Welt. Und ohne daß sie es wußte, wurde ihr Beten laut. Herr, Herr, hauche mich an, erlöse mich, führ mich hinweg aus der Welt, vor der mir graut. Da brach die Musik je ab, und der dort, der sie hervorgebracht hatte, erhob sich. Sie hörte das jähe Rücken des Stuhles, hörte seines Fußes festen Tritt. Doch starr befangen zwischen Wunder und Wirklichkeit vermochte sie nicht, sich zu rühren, getraute sich kaum zu atmen und hatte das Empfinden, es ist ja doch nur ein Traum, sonst müsste ich ja aufstehen und ihm um den Hals fallen. »Mutter?« hatte es da nicht leise geklungen. »Mutter?« Und wieder kam es, lauter, inniger. »Mutter, Mutter!« Und dort im Sternenschimmer breitete die Arme. »Oh mein Gott! Nur jetzt nicht sterben vor Freude und Glück!« Und während sie mit ihrem Fühlen zu ihm eilte, willenlahm aber sitzen blieb, tat der dort, Mensch von Fleisch und Blut oder Traumgesicht, einen Schritt, zagend einen zweiten, und plötzlich lag er zu Füßen. Sie spürte seines Hauptes Schwere, die Wärme seines Atems, das Zucken seines Leibes. »Mutter, Mutter! Liebe, liebe Mutter!« Da ließ sie die in wirrem Empfinden zaghaft ausgestreckte Hand auf sein Haupt niedergleiten, und er umschlang sie und küßte sie warm und innig auf den zuckenden Mund. Oh, so küßte das Leben, küßte die Liebe. Und draußen im Flur rief und jubelte eine liebe helle Stimme. »Ist es denn wahr? Ist es denn wirklich wahr?« Aufflog die Tür, und die schlichte Stube war ein Himmelreich auf Erden. Und das kleine, einsame Häuschen, eine Insel des Seligen, inmitten des brausenden Meeres von Habgier und Sehnsucht, selbstherrischen Begehrens und sich selbst aufzehrender Triebe, Lavaströmen gleich hervorbrechend aus vielen Millionen verblendeter Menschen, die da glauben an ein Menschenglück ohne Liebe und ohne Ideale. Ende von »Eine Insel der Seligen« von Adolf Schweier, gelesen von Elli, Oktober 2010. Neunter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleines Backwerk. Rezepte Nummer 94 bis 98 aus Praktisches Kochbuch für die Deutschen in Amerika von Henriette Davidis. Nummer 94. Spekulatii oder Teelätterchen an den Weihnachtsbaum. Nummer 1. 1 Pfund feines, durchgesiebtes Mehl. 1 Pfund durchgesiebter Zucker. 1/2 Pfund ausgewaschene Butter. 3 Eier. 1 Dram Zimmet. Abgeriebene Schale einer halben Zitrone. Und 1 Dram pulverisiertes Hirschhornsalz. Die Butter wird in Stückchen zerpflückt, mit dem Mehl vermischt und mit den benannten Teilen, mit Ausnahme des Hirschhornsalzes, zum Teig gemacht, welcher über Nacht oder mindestens einige Stunden zum Ruhen und Erstarren hingelegt werden muss. Es schadet demselben gar nicht, wenn man ihn mehrere Tage vorher macht und an einem kalten Orte aufbewahrt. Dann drückt man den Teig auseinander, streut das Hirschhornsalz darüber hin, arbeitet es möglichst schnell durch und rollt den Teig stark einen Messerrücken dick aus. Nachdem werden aus demselben mit beliebigen Blechformen Figuren ausgestochen, auf einer mit Wachs bestrichenen Platte bei mittlerer Hitze gelb gebacken. Anmerkung: In Ermangelung der Formen kann man als Aushilfe von feinem Pappendeckel Figuren ausschneiden, solche auf den Teig legen und mit dem Messer ringsumher den Teig abschneiden. Nummer 95, desgleichen, Nummer 2. 3/4 Pfund feines Mehl, gut 6 Unzen durchgesiebter Zucker, 1/4 Pfund Butter, 1 Ei, 1 Esslöffel dicker saurer Sahne oder Arak, 1 Dram Zimmet, 1 Dram Hirschhornsalz. Nummer 96. Danziger Kaffeebrot, Weihnachtsgebackenes. 1 Pfund Mehl, 1/2 Pfund Zucker, beides durchgesiebt, 1/4 Pfund Butter, 4 Eier, 1 Dram Hirschhornsalz. Der Teig wird nach vorstehender Anweisung gemacht und ausgerollt, mit Formen ausgestochen oder Figuren daraus gerädert und auf einer Platte gelb gebacken. Nummer 97. Feine Anisplätzchen, auch zum Weihnachtsbaum passend. 3/4 Pfund halb feines Mehl, halb Puder, 3/4 Pfund Zucker, beides durchgesiebt, 12 frische Eier, 2 Esslöffel ausgesuchte Anissamen. Das Eiweiß wird zu festem Schnee geschlagen, Die Eidotter werden zerrührt und langsam zum Schaum gegeben, während man stark und ununterbrochen schlägt. Dann wird der Zucker, welcher mit den Anissamen vermischt worden, löffelweise hinzugeschlagen, sowie auch nachdem auf gleiche Weise das Mehl. Diese Mischung wird teelöffelweise auf eine mit Wachs bestrichene Platte gegeben und bei 36,5 Grad Mittelhitze gelb gebacken. Anmerkung: Diese Plätzchen sind sehr gut, wenn das Eiweiß recht festgeschlagen wird, weshalb beim Aufschlagen der Eier nicht das geringste von den Dottern zum Weißen kommen darf. Die Hälfte der bemerkten Portion bringt schon eine große Anzahl. Zu diesen und allen folgenden Plätzchen ist halb feines Mehl, halb Puder oder Kartoffelmehl besonders zu empfehlen, doch darf beides nicht ungesiebt gebraucht werden, was zum Geraten des Backwerks eine Hauptbedingung ist. Wird bei Plätzchen jeder Art auf 1 Pfund Mehl zuletzt 1 Dram pulverisiertes Hirschhornsalz durchgemischt, so werden solche lockerer und größer, ohne Nachteil für die Gesundheit. Nummer 98. Anisplätzchen auf andere Art, desgleichen. 1/2 Pfund durchgesiebter Zucker, 1/2 Pfund zur Hälfte feines Mehl, zur Hälfte Puder oder Kartoffelmehl, gleichfalls durchgesiebt, 4 ganze Eier, 1 bis 2 Esslöffel ausgesuchte Anissamen. Der Zucker wird mit den ganzen Eiern auf dem Herde mit einem kleinen Schaumbesen so lange geschlagen, bis die Masse warm und dicklich wird, sodann vom Feuer genommen und bis zum Abkühlen fortgeschlagen, wo man dann Anissamen und Mehl hinzurührt. Darauf wird die Platte mit Wachs bestrichen, die Masse teelöffelweise darauf gelegt, sogleich in eine mittelmäßige Hitze gestellt und gelb gebacken. Auch kann man die Masse auf der Platte auseinanderstreichen und, wenn sie aus dem Ofen kommt, in schrägwinklige Vierecke schneiden. Ende von Kleines Backwerk von Henriette Davidis, gelesen von Hokus Pokus. Zehnter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avahi. Der Christabend einer Leichtfertigen von Ludwig Anzengruber. Weihnachtsskizze, 15. Dezember 1883. Auf dem Gehwege einer langgestreckten Vorortegasse schritt ein junges, elegant gekleidetes Mädchen mit eiligen, aber etwas ungleichen Schritten dahin. Das verursachten die vom Winterfrost geglätteten Steine. Die Dämmerstunde des Christabends war nahe. Wollte die junge Dame einer Bescherung beiwohnen, so musste sie allerdings dazu sehen, bald an Ort und Stelle zu sein. Sie hatte das Kinn in der weichhaarigen Boa und die Hände in dem Muffe vergraben, hinter dem duftigen Halbschleier, der von dem koketten Hütchen auf die runde, feinnüstrige Nase fiel, blitzten ein paar große, tiefblaue Augen, deren lebhaftes Feuer durch Tuschstriche an den unteren Wimpern noch hervorgehoben wurde. Auch zeigte der Mund mit den sinnlich aufgeworfenen Lippen sich so brennend rot und das zarte, fast kindliche Gesichtchen so puppenkopfartig glatt, dass die Nachhilfe mit Puder und Rouge unverkennbar war. Tadellos sah sich die mittelgroße, geschmeidige Gestalt an. Das Mädchen schien, als es so gesenkten Hauptes dahin eilte, selbst mit Wohlgefallen nach den zierlich beschuhten Füßchen zu gucken, welche wechselnd, eins um das andere, vor dem Rocksaume erschienen und verschwanden. Ein junger Offizier machte säbelrasselnd eine halbe Wendung, als sie an ihn herankam, und summte leise: »O Philippine, Pine, Pine!« Sie warf ihm, ohne den Kopf zu heben, von der Seite einen schalkhaften Blick zu und schritt vorüber. Er sah ihr schmunzelnd und das Schnurrbärtchen drehend nach, bis sie ein paar Häuser weiter unter dem Tore verschwand. Es war ein neues Haus, eine jener Bauten, wie sie gegenwärtig von kunstsinnigen Architekten geplant und von humanen Bauherren ausgeführt werden. Wir lassen Laster und Armut nimmer in Höhlen wohnen, sondern in hohen, lichten, fein bemalten Räumen und durch Flügeltüren und über Parkettböden wandeln. Leider verdirbt aber auch da der schlechte Umgang das Gute, und nur um so kläglicher nehmen sich in den großen Fenstern die mit Papier verklebten Scheiben, an den Wänden der herabgefallene Bewurf, auf dem Boden die abgetretenen nackten Flecke aus. Wenn auch einzelne Mieter für die Wohnlichkeit ihrer Räume sorgen, unter der Nachlässigkeit und Dürftigkeit der Mehrzahl verwahrlost das Haus. Es war das der Fall mit dem Gebäude, dessen Stockwerke jetzt das Mädchen hinanstieg. Der Reibsand knisterte unter den Sohlen, an mancher Stelle wiesen die neuen Stufen schon Unregelmäßigkeiten und Senkungen auf, an mancher Stelle hing das hölzerne Treppengeländer nur lose in der Mauer. Im letzten Stockwerk zog die Atemlose hastig an der Glocke einer Wohnungstür. Scheu blickte sie nach der Benachbarten und vor Ungeduld trippelte sie mit den Füßen. Sie schmiegte sich unter den Türstock, als wolle sie sich verstecken. Nun kamen innen leise Schritte heran. Das Guckloch wurde auf- und zugeklappt, dann schnappte ein Riegel, dann knackte ein Schloss. Die Tür öffnete sich und das Mädchen schlüpfte rasch in die Stube. »Guten Abend, Fräulein Seraphin.« Die Angesprochene, die Eignerin der Wohnung, eine ältliche Dame, machte sich vorab noch an der Tür zu schaffen. Erst als sie den Riegel vorgeschoben und den Schlüssel umgedreht, wandte sie sich nach der Angekommenen. »Guten Abend, Philippine.« Diese erfasste sie an beiden Händen. »Wie danke ich Ihnen, dass Sie mich heuer wieder haben kommen lassen?« »Na, na, warum sollte ich's denn nicht?« »Der Dienstmann hat doch alles gebracht und, wie ich ihm aufgetragen habe, zu Ihnen hereingestellt?« »Ja.« »Ich bitte Sie, Fräulein Seraphin, sagen's mir nur, weil ich diesmal hab zweimal schicken müssen. Zuerst einmal ein Christbaum und Bäckerei und Kleinigkeiten. Ist auch's Hutschpferd für'n Brudern und große Puppen mit dem Bettstadel gekommen?« »Alles.« »Was hat denn die Mutter zu der Bescherung gesagt?« Ein gutmütiges Lächeln zuckte um den Mund der alten Dame. »Hausgemacht hat sie mich, wie alle ja. Ich möchte mich nicht in Ungelegenheiten einlassen, für die sie mir keinen Dank weiß. Und wenn es nicht wegen der armen Kinder wäre und denen vermeint, so schickte sie den Kram ihnen zurück.« »Und ich schicke ihren Stand dabei wieder. Wenn ich gleich das Schlechteste auf der Welt wäre, was ich nicht bin, Fräulein Seraphin, mir kann niemand nachsagen, ich hätte jemals einen Mann betrogen und ausgezogen. Aber mein Geschwistern erfreut's machen, das wird mir noch erlaubt sein. Da ist doch nichts dabei.« »Liebes Kind, wenn was Arges dabei wäre, würde ich nicht die Hand dazu bieten. Aber Ihre Mutter hat eben strengere Grundsätze. Vielleicht sind die nötig für Leute, die Kinder zu ziehen haben. Ich weiß das ja nicht. Ihrer Mutter geht es viel näher wie mir. Das müssen Sie doch auch bedenken.« »Sie haben recht, Fräulein Seraphin, ganz recht. Und ich wehr mich ja auch nur um mein Geschwistern ihr Teil.« Die beiden traten von der Küche in die freundliche Wohnstube. Inmitten derselben auf dem großblumigen Teppich stand der Tisch und auf dessen Decke die leuchtende Lampe. Im Ofen flackerte helles Feuer, von den Karnischen der Fenster fielen lange Vorhänge herab, die Möbel glänzten und spiegelten. Vom Plafond hingen aus dem zierlich verkleideten Gartentopfe die Kanten einer Schlingpflanze hernieder, und auf dem Nähtischchen standen mehrere mit Tüchern verhangene Vogelkäfige. Philippine begann abzulegen, und während sie aus dem Mantel schlüpfte, die Handschuhe auszog, plauderte sie. »Sehen's, Fräulein Seraphin, dass ich's Ihnen nur frei heraus sag. Wenn ich Ihnen so reden zuhöre, das macht mich jedes Mal ganz nachdenklich. Denn ich frag mich dann immer, was vielleicht auch bei mir ein gutes Wort zur rechten Zeit noch hätte richten können. Sie waren wohl allzeit brav und wissen sich gar nicht vorzustellen, wie schlimm oft die Fratzen sein können. Da ist mit der alleinigen Strenge nix der Macht. Die treibt einem nur, sich außerm Haus in allen möglichen Winkeln zu verschließen. Und wurd man auch noch so oft mit der Roten heimgeholt, und wann einem da über gewisse Sachen die Augen früher aufgehen als der Kopf, ist es Malheur auch schon fertig. Nicht, dass ich meine Mutter schwarz machen und mich weiß waschen will, bewahr, aber das sag ich, Schläg machen unverstandene Reden nicht deutlich, und fürcht man bei einem Hunds verlaufen, so behalt man ihm am Leindl. Sie hätt seinerzeit auch denken können, dass ich jung nicht schon so gescheit sein kann wie Sie als alt. No, sie ist jetzt wieder wöll. Sie bleibt doch mein Mutter und der kleine Heinrich mein Bruder und Leni mein Schwester, wann's mich gleich allzam wie fremd behandeln.« Schauen Sie Ihnen einmal da meinen neuesten Ring an, Fräulein Seraphin, ob er Ihnen gefällt.« Sie zog das Geschmeide vom Finger und legte es auf den Tisch vor die alte Dame hin. »Was haben Sie dafür gegeben?« fragte diese. Philippine schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, nein, Fräulein, das fragen's nicht. Unsereins kauft doch sowas nicht.« Nun schüttelte das Fräulein den Kopf und legte den Ring, den sie zwischen zwei Fingerspitzen angefasst hielt, zurück auf den Tisch, und zwar unter den Schatten des Lampenschirmes, ziemlich weit von der Stelle, wo sie ihn aufgegriffen hatte. Fräulein Seraphine trug ein Häubchen, keine geschlossene Haube, den immer noch reichen Scheitel gewellt und ein bis zum Halse knapp anschmiegendes, sorglich gefälteltes und geglättetes Kleid, das durchaus nicht bequem fürs Haus war. Sie putzte sich, und da sie niemand hatte, dem zuliebe es geschah, so tat sie es wohl zur eigenen Genugtuung und jedermann zur Beachtung. Im Umgange äußerte sie manchmal eine Meinung rasch, fast vorlaut, während sie oft in anderen Fällen, wo die meisten Leute von vornherein eins und schlüssig waren, sich sehr zurückhaltend und überlegend zeigte. Kurz, sie ließ das einsam verblühte Mädchen erraten und machte einen echt altjüngferlichen Eindruck. Philippine hatte sich neben einem Chiffonier auf einen Stuhl gesetzt. Sie zog das eine Knie an sich und umspannte es mit den ineinander geschlungenen Fingern beider Hände. Sie hielt das Ohr an die Wand gedrückt und horchte, was drüben in der Nachbarwohnung vorging. Nach einer Weile hob sie lächelnd den Kopf, nickte der alten Jungfer zu und sagte, offenbar einen gehörten Satz nachsprechend, »Kommt's, Kind, das Christkindl ist da!« Sie schmiegte sich knapp an die Mauer. »Jesus, der Heinrich wird völlig anor, wer sich auch noch so freuen könnt. Jetzt hör ich Leni schreien.« Eine geraume Zeit blieb das Mädchen auf seinem Lauscherposten. Dann erhob es sich. Es mochte eben drüben ruhiger geworden und nichts mehr zu hören sein. »Schon still?« fragte das alte Fräulein. »Ja, jetzt beginnt das Vertrautmachen mit all den Herrlichkeiten.« »Aus ist's wieder für einmal«, seufzte das Mädchen, begann sich rasch anzukleiden, bot dann die Hand zum Abschiede. »Hüt Gott, Fräulein Seraphin, und ich wünsche Ihnen zugleich ein glückselig Neujahr, dass wir gesund bleiben und's Ihnen recht gut geht. Aber geltens, nächste Weihnachten darf ich wiederkommen?« Das Fräulein nickte. »Na, vergelt's Gott, ich fühlet mich ganz unglücklich und verlassen, wenn ich ein Jahr von da wegbleiben müsst.« »Kommen Sie nur, Philippin. Wer weiß, was geschieht? Vielleicht kommt doch die Zeit, wo man Ihnen das Wort reden kann und Sie gescheiter werden.« Einen Moment blitzte es fast koboldartig in den Augen Philippinens auf. Als sie aber in das ernste, teilnehmende Gesicht ihrer Freundin blickte, ward sie selbst ernst und flüsterte kopfschüttelnd, »Nein, ich bin nicht dazu.« »Nun ist's, wie es ist. Mög sie Gott behüten.« Hastig beugte sich das Mädchen herab und küßte der alten Jungfer beide Hände, und diese pressten die prallen Wangen zwischen sich. »Schlimmes Kind!« »Bleiben's mir gut!« rief Philippine. Sie eilte aus der Stube, schob den Riegel zurück, drehte den Schlüssel um und trat hinaus auf den Gang. In dem gleichen Augenblicke öffnete sich die anstoßende Tür, und im Rahmen erschien ein hochaufgeschossenes, spaßhaft mageres Mädchen von etwa 11 Jahren. Die Kleine setzte einen Fuß über die Schwelle und schrie hinter sich, »Lasst's mir alles liegen! Mutter, dass mir der Heinrich nix anrührt! Ich komm gleich!« Philippine hastete zur Stiege. Da drückte das Kind die Türe zu, wandte sich nach dem Geräusch und starrte die elegante Dame an. »Kennst mich noch, Lenerl? Die Philippine?« sagte scheu die Kleine. »Freilich bin ich's. Fürchst dich vor mir? Hast mich denn noch ein bisserl lieb? Mutter verbiet's, wie du aber schön bist«, sagte Lenerl langsam näher tretend. Sie streckte die Hand aus, den Muff zu streicheln. »Gilt, der muß warm sein. Probier's mal.« Philippine faßte das Kind mit der rechten um den Nacken und drückte ihm mit der linken den Muff an die Wange. »Geh, Lenerl, gib mir ein Bussel, ein einzigs.« Das Köpfchen wich vor den suchenden Lippen zurück. »Die Mutter hat's verboten.« Da gab die Dirne die Kleine frei, machte ihr mit dem Daumen der Rechten das Kreuzeszeichen auf die Stirne. »Bleib brav, mach der Mutter Freud.« Eilig nahm sie die Stufen, im nächsten Stockwerke hielt sie an und stieg langsam, das feine Taschentuch an die feuchten Augen pressend, die Treppe hinab. Fräulein Seraphine war lange nachdenklich gestanden. Sie fuhr erschreckt zusammen, als sich nach kurzem Pochen die unversperrte Tür öffnete. Eine große, etwas beleibte Frau trat ein, die Nachbarin, Philippinens Mutter. »Guten Abend!« »Verzeihen's schon, Fräulein Seraphine«, sagte sie. »Grad hör ich, sie war wieder da.« »Ja, ich begreif nicht, was sie sich wegen dem Geschöpf so viel Ungelegenheiten machen mögen.« »Es macht mir doch gar keine, Frau Weber.« »Wenn auch, so ein ehrloses Ding ließ ich gar nicht ins Zimmer betreten. Und offen gestanden, mir verdirbt's völlig d'Freud, wenn ich sie in der Nähe weiß. Von schlechten Kindern haben Eltern keine gute Nachrede zu erwarten. Und ich bin überzeugt, sie gibt mir einen Großteil Schuld an ihrem Leichtsinn.« Und darum ist es mir unangenehm, dass Sie mit ihr verkehren, Fräulein Seraphine. Denn Ihnen macht sie leicht was vor, weil Sie sich nie so drauf verstehen wie unsereins, was eine Mutter ist. Na, Sie können Gott danken dafür, dass er Sie das nicht hat erleben lassen. Denn hat er Ihnen gleich die Freude an braven Kindern versagt, so hat er Ihnen doch auch den Schmerz über ein Ungratenes erspart. Sie wissen so wenig von der Welt Freud wie Verdorbenheit. Ich wollte, ich wüsste auch nicht davon, wäre mir lieber... Aber was einem auferlegt wird, muss man tragen. Nehmen Sie es nicht ungütig, Fräulein Seraphine, wenn ich Sie bitte. Doch wollen Sie mir einen Gefallen tun, so lassen Sie mir den Schlampen nimmer ins Haus. Die alte Jungfer wiegte den Kopf. Das verlangen Sie nicht. Es wäre unrecht und weit gefehlt. Diese Erinnerungen an die Kindheit sind von dem, was das Mädchen noch Gutes an und in sich hat, sicherlich das Beste. Wer weiß, was vielleicht einmal noch für ein Licht in diesem Funken anglimmt und es auf bessere Wege leitet. Und wenn auch nicht, sie ergriff die fleischigen Hände der Besucherin und fuhr bewegt fort. Wenn er ihr auch nur das Herz erwärmt, liebe Frau, man muss einen solchen Funken nicht austreten. Er ist manchmal das einzige reine Fleckchen in der Seele. Und ein solches braucht auch der Schlechteste, wenn er Mensch bleiben soll. Das dicke Weib verstand ganz und gar nichts von dem Gesagten. Es erriet nur, dass es gut gemeint sei, und darum sagte es, »Na, wenn Sie glauben, Fräulein Seraphine, so halten Sie es damit, wie Sie wollen. Nur mir soll sie nicht kommen.« »Aber kommen Sie jetzt hinüber zu uns. Bleiben Sie nicht so alleinig am heutigen Abend. Schauen Sie Ihnen die Bescherung an.« Die alte Jungfer warf ein Wohltuch über. Ohne das tat sie keinen Schritt vor die Türe. Dann ging sie, die so wenig von der Welt Freud wie Verdorbenheit wusste, und doch an der Freude der Freudigen Anteil nahm und Mitleid für die Verderbten hatte. Ende von »Der Christabend einer Leichtfertigen« von Ludwig Anzengruber. Elfter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Weihnachtsabend von Theodor Storm. An die hellen Fenster kommt er gegangen und schaut in des Zimmers Raum. Die Kinder alle tanzten und sangen um den brennenden Weihnachtsbaum. Da pocht ihm das Herz, dass es will zerspringen. »O«, ruft er, »lasst mich hinein! Was Frommes, was Fröhliches will ich euch singen, zu dem hellen Kerzenschein!« Und die Kinder kommen, die Kinder ziehen, zur Schwelle den nächtlichen Gast. Still grüßen die Alten, die Jungen umknien, in scheuen geschäftiger Hast. Und er singt, »Wir glänzen da draußen im Lande und locken den Knaben hinaus. Mit klopfender Brust im Reisegewande verlässt er das Vaterhaus. Da trägt ihn des Lebens breitere Welle, wie war so weit die Welt?« Und es findet sich mancher gute Geselle, der's treulich mit ihm hält. Tiefbräun nimmt die Sonne die Blüte der Wangen, der Bart umsproß das Kinn, den Knaben, der blond in die Welt gegangen, wohl nimmer erkennt ihr ihn. Aus goldenen und aus blauen Reben, es mundet ihm jeder Wein, und dreister greift er in das Leben und in die Saiten ein. Für manche Dirne mit schwarzen Locken, im Herzen findet er Raum, da klingen durch das Land die Glocken, ihm war's wie ein alter Traum. Wohin er kam, die Kinder sangen, die Kinder weit und breit, die Kerzen brannten, die Stimmlein klangen, das war die Weihnachtszeit. Da fühlte er, dass er ein Mann geworden, hier gehörte er nicht dazu, hinter den blauen Bergen im Norden ließ ihn die Heimat nicht in Ruhe. An die hellen Fenster kam er gegangen und schaut in des Zimmers Raum. Die Schwestern und Brüder tanzten und sangen um den brennenden Weihnachtsbaum. Da war es, als würden lebendig die Lieder, und nahe der eben noch fern. Sie blickten ihn an und blickten wieder. Schon haben sie ihn alle so gern. Nicht länger kann er das Herz bezwingen, er breitet die Arme aus. O, schließet mich ein in das Preisen und Singen, ich bin ja der Sohn vom Haus. Ende von Weihnachtsabend von Theodor Storm, gelesen von Elli, Oktober 2010. Zwölfter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachtsbitte von Kurt Tucholsky. Der Berliner und insbesondere die Berlinerin kommt bekanntlich zu nichts. Und dem mag denn wohl auch zuzuschreiben sein, dass so viele Leute Wohltätigkeit üben möchten und so wenige es tun. Sie kommen nicht dazu. Und dann, wie fängt man das an? An wen soll man schicken und was? Und das Mädchen hat so viel zu tun und soll nun auch Pakete schnüren. Und es dauert so lange, Postanweisungen aufzugeben. Und inzwischen frieren und hungern die anderen. Es ist also nicht immer Fantasielosigkeit daran schuld, dass einer nichts gibt. Obgleich viele Leute mehr Gutes täten, wenn sie sich recht intensiv vorstellten, was das ist, hungern, und was das ist, frieren. Es mag auch Mangel an Zeit schuld sein. Ich bitte nun die unter meinen Lesern, die im Laufe des Jahres ein bisschen Unterhaltung, Anregung oder Freude an den kleinen Glossen gehabt haben, die ich hier veröffentlichen durfte, mir einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Dem städtischen Asyl für Obdachlose geht es mit seinen Mitteln nicht zum Besten. Die Leute brauchen Kleider, Decken, Nahrungsmittel und vor allem Geld. Adresse: Berlin, NC 55, Fröbelstraße 15. In der Prinzregentenstraße 23 zu Wilmersdorf lebt eine blinde Frau, Betty Wassermann, eine ehemalige Tänzerin, die bei einem Versuch des Doppelselbstmordes durch einen Schuss ihr Augenlicht eingebüßt hat. Sie ist von einem Tag zum anderen auf das angewiesen, was ihr fremde Menschen ins Haus schicken. Die Gefangenen auf der Festung Niederschönfeld sind hilf- und wehrlos der bayerischen Verwaltung ausgeliefert. Während sich Jago entfernte, um von der Haft verschont zu bleiben, leiden diese armen Menschen wie die Tiere. Sie möchten Tabak haben, Süßigkeiten, unpolitische Bücher. Für den, der das gerade nicht im Hause hat, wird eine Geldsendung am richtigsten sein. Man kann an Ernst Toller oder Erich Mühsam, Festung Niederschönfeld bei Rhein am Lech in Bayern, adressieren. Es ist Geschmackssache, wem man so eine Weihnachtsgabe schickt und was man schickt. Ich bitte jeden Einzelnen, nach Lust und Können an diese Adressen oder, wenn er bessere weiß, an andere, was zu Weihnachten zu schicken. Man sollte die Trägheit des Herzens überwinden. Es summiert sich ja doch. Wer sich mit der Formalität dieser Sendungen nicht abgeben mag, der überweise eine Summe dem Postcheckkonto der Weltbühne, Berlin 11958. Wir werden das Geld unter diesen drei Empfängergruppen verteilen und auf Wunsch öffentlich quittieren. Ich habe einen kleinen Anfang gemacht und der Weltbühne eine Summe Geldes zur Verfügung gestellt. Meine Bitte: folgt nach. Ende von Weihnachtsbitte von Kurt Tucholsky, gelesen von Hokus Pokus. Dreizehnter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das goldene Seil von Adolf Schweier. Immer wieder musste Mutter Bertram den Kopf schütteln und sich immer wieder allerlei unruhsame Gedanken machen, so oft sie ihren einzigen heute anschaute. Der war so viel ein nachdenklicher Bub, ein Versonnener. »Was er denn heut wieder gar so sei?« fragte sie endlich. »Es sei nichts weiter, gar nichts weiter.« So war's immer. Nie sagte er ihr, an was er eigentlich denke, wenn er so da sitze und vor sich hinschaue. Nur ein einziges Mal hatte er ihr einiges verraten, ganz schüchtern und verschämt, und das war so schön, so unerhört für das einfache Frauerl, dass es ganz stolz wurde und sich nun immer damit tröstete, es wird wieder so was Schönes sein, lass ihn gehen in Gottes Namen. Heute aber konnte sie sich mit diesem Troste nicht bescheiden. Es war Christtag heut, und der arme Bub wird wohl darüber nachdenken, wie so wunderschön es wäre, wenn auch zu ihm das Christkind käme. So in rechter Weiß nämlich, in Glanz und Schimmer und in Pracht und Herrlichkeit. Ach Gott, ja, das wollte sie ja selber gern. Aber sie war eine arme, kränkliche Frau, die sich kümmerlich mit ihrer Strickmaschine fortbringen und froh sein mußte, wenn sich zu ihrer stillen Hausgenossin, der Frau Sorge, nicht auch noch ein rebellischer Herr gesellte, der Hunger. Einstens, ja, da war's besser, damals, als ihr Mann noch lebte. Damals war ihr Gesicht nicht so blass, nicht so spitz und nicht so voller Linien und Furchen. Diese waren allgemach durch die herben Liebkosungen ihrer stillen Hausgenossen entstanden, und sie wirkten auf das zarte Empfinden Ottis schier schmerzlich. Ganz besonders, wenn die Mutter lachte, was sie noch immer gern tat, dann kam ein Zug in ihr Gesicht, dass man meinte, sie lache nicht, sondern weine. Das empfand er gestern Abend besonders herb. Da sprach die Mutter, sie konnte manchmal sein wie ein Kind, trotz aller Sorg und Mühe, vom Weihnachtsabend. Wie schön es halt wär, wenn sie wieder einmal einen gebackenen Fisch essen könnte und eine Wollhaube hätte, so eine recht warme. Es friere sie immer so viel in den Ohren, wenn sie zur Kirche gehe. Das malte sie so schön aus, plauderte darüber so harmlos und so viel, dass sie ganz übersah, dass Otti sie immer trübseliger anschaute. Mein Gott, einen Lieblingswunsch hat jeder Mensch, und der von Mutter Bertram war doch gewiß kein unbescheidener. An das gestrige Gespräch dachte nun Otti. Er wollte der Mutter schon längst einmal eine recht große Freude bereiten. Sein kühnster Wunsch war, sie von der abscheulichen Strickmaschine zu befreien. »Die werde sie noch ganz krank machen«, sagte er einmal erregt. Und die kleine, zierliche, naiv, harmlose Frau sah in solchen Augenblicken zu ihrem kräftigen Jungen auf, schier verschüchtert wie einst zu ihrem Manne, und sie empfand dann in ihrer geistigen Abhängigkeit eine gar köstliche Befangenheit. Geradezu beschämt fühlte sie sich oft ihrem Buben gegenüber, der mit seinen 12 Jahren so ernst war, während sie am liebsten immer gelacht und gesungen hätte, wenn sich das für eine Frau in ihrer Lage schickte. Sie nahm auch jetzt seine nachdenklichen Blicke als stumme Vorwürfe und fragte deshalb ablenkend und nach Frauenart ganz unvermittelt, »Du denkst jetzt gewiß an das goldene Seil, Otti, gelt?« »Ach Gott, nein«, sagte Otti in seiner singenden Art und erhob sich. Es war ihm ein Gedanke gekommen. »Du, Mutter, ich geh zum Frohner Toni in die Stadt hinein. Bei der Rechenaufgab soll ich ihm helfen.« »Hätt das nicht auch nach den Feiertagen Zeit?« »Mich freut's grad heut.« Er hatte das ganz still gesagt, grüßte scheu und rasch und ging zur Tür hinaus, viel behender, als es sonst seine Art war. Die Mutter rief ihn nicht zurück. Wenigstens kommt er auf andere Gedanken, dachte sie und arbeitete weiter. Otti stampfte langsam durch den Schnee. Es fiel ihm gar nicht ein, zum Frohner Toni zu gehen. Aber der ersehnte Fisch und die warme Wollhaube zogen ihn nach der Stadt. Sehen wollte er wenigstens diese beiden Dinge in den Schaufenstern der Kaufleute und auf dem großen Fischmarkte. Und ganz leise und ganz tief in ihm regte sich Hoffnung, vielleicht geschieht ein Wunder. Er dachte das nicht, aber es war in ihm und trieb ihn an. So kam er an dem Teich vorbei. Der war hart und dick gefroren, hier und da lagen Eisschollen auf der glatten Fläche, und Otti wußte, dort waren die Luftlöcher für die Fische. Er griff unwillkürlich in die Tasche, drinnen er seine Angelschnur wußte. Als er sie hervorzog, schien sie schwer wie hartgefrorenes Schifftau. Langsam steckte er sie wieder ein und dachte, während er unlustig und schwerfällig weiterging, an das goldene Seil, das ja heute Nacht vom Himmel niederhängen wird und von jedem erfasst werden kann, der in Sinn und Herz keine Sünde trägt. Und wer es in die Hände bekomme, das herrliche goldene Seil, der dürfe getrost daran ziehen. Dann wird hoch droben im Himmel ein Glöcklein ertönen und einen Engel herbeirufen. Der fragt dann mit lieber Stimme, was der da drunten sich Gutes wünsche und Schönes. Und er darf es ungescheut sagen, was es auch sei. Der Engel bringe die Wünsche ohne weiteres dem lieben Gott selbst vor, und der gewährt sie in seiner unendlichen Güte gern und immer. So erzählte ihm die Großmutter, und in der weihevollen Christnacht und in der geheimnisvollen Nacht der Sommersonnenwende hänge es hernieder vom dämmernden Sternenhimmel das wundersame goldene Seil. In der letzten Sommersonnenwendnacht war er auf der Suche nach ihm, aber er fand es nicht, obwohl er es damals so notwendig gebraucht hätte. Die Mutter war recht krank, und er hatte viele Tage nichts Warmes zu essen gehabt. Ob wohl alle, denen es so viel besser ging als seiner Mutter und ihm, einmal an diesem Wunderseile gezogen hatten? Aber wie könnte das sein? Der Frohner Toni zum Beispiel, der alles haben konnte, was er wollte, war gerade keiner von den Bravsten, und sein Vater, hat er sagen hören, habe seinen Reichtum auch nicht auf die gottgefälligste Weise erworben. Wie so etwas nur möglich sei und wie der liebe Gott das zulassen könne. Und der feine Knabe damals aus der Stadt, der ins Eis einbrach, ob dem sein Vater auch auf die Art reich geworden ist, wie dem Toni der seine? Wenn er das gewiß gewusst hätte. Nein, er hätte immer getan, was er dort auf dem Teiche getan hat vor etwa 14 Tagen. Er hatte dem feinen Knaben gesagt, du, gib acht, das Eis ist noch nicht stark, fahr nicht zu weit hinaus. Der aber hat ihn nur stolz und hochmütig angeschaut und ist dahingesaust. Schön konnte er laufen, und sehr feine Schlittschuhe hatte er. Wenn er solche auch haben könnte, dachte er heimlich. Da brach der Knabe durch das Eis. Otti hielt gerade eine lange Stange in der Hand, mit der er vorhin prüfend auf das Eis geschlagen hatte. Er lief hinaus, reichte dem Knaben die Stange hin. Der aber schlug ganz verzweifelt um sich und geriet immer mehr in das noch dünne Eis. Otti schrie ihm zu, er möge doch umkehren, da, wo er hinfiel, und Otti jetzt stehe, sei das Eis fest. Als der Knabe aber nicht hörte, sprang er selbst ins Wasser. Wie er mit ihm wieder herauskam, wußte er selbst nicht mehr recht. Er war ganz von Sinnen, als er wieder droben auf dem festen Eise lag. Und da ihn schließlich sehr fror, lief er, so schnell er konnte, heim, ohne sich weiter um den Knaben zu kümmern. War auch nicht mehr notwendig, da ohnehin schon Leute da waren. Zwei Tage lag er im Schüttelfrost, dann war alles wieder gut. Ein Schulkamerad, der damals am Teiche mit dabei war, erzählte ihm nachher, dass der feine Knabe von seinem Begleiter, der sein Lehrer gewesen sein müsse, rasch in warme Decken und Pelze gehüllt wurde und dass sie dann schnell mit ihm in die Stadt fuhren, in dem schönsten Schlitten, den er je gesehen habe. Den Schulkameraden habe der Herr mit der schönen Pelzmütze noch gefragt, wer der kleine Lebensretter sei, und er habe ihm zugerufen, das sei doch der Bertram Otti. »Der hat gemeint, mich müssten alle Leute kennen«, dachte er jetzt, immer dahingehend, lächelnd bei sich, und dachte an den schönen Schlitten und an den feinen Knaben, der ihm nicht einmal Dankschön gesagt und sich die ganze Zeit her nicht um ihn gekümmert hatte. »Um des Dankes willen hast du's nicht getan«, sagte ihm verweisend die Mutter, als er ähnliche Gedanken äußerte, »und vielleicht«, ja, vielleicht ist der Knabe am Fieber gestorben, das ihn wohl auch gepackt hatte, so wie ihn. Bei dieser Vorstellung versiegten ihm jählings alle Gedanken, die ihm bisher ungerufen gekommen waren, wie im Traume. Und als er verwundert aufsah, kam ihm alles ganz anders vor. Er wußte nicht wie, aber so schön sah es ihn nicht mehr an wie vorhin, und war doch genau dieselbe Gegend. Da er mittlerweile in die äußeren Straßen der Stadt gekommen war, hieß es nun auf den Weg achten. Je tiefer er in die Stadt kam, desto lebhafter wurde das Weihnachtstreiben. Überall geschäftige Menschen mit fröhlichen Gesichtern und mit wohlverhüllten Gaben in der Hand. Und wer noch nichts hatte, der ging so dahin, dass man es ihm ansah, es gehe die drängende Freude mit ihm auf den Christkindlmarkt. Da dachte er wieder an seinen Fisch und an die warme wollene Haube für die Mutter. Und kam just an ein Schaufenster, wo solche Hauben neben anderen Sachen ausgehängt waren. Schöne, begehrenswerte Sachen. Da gerade ein Geschäftsfräulein herauskam, um einen Gegenstand aus dem Schaufenster zu holen, nahm er sich ein Herz und fragte, was so eine Haube wohl koste. 3,50 Kronen, sagte das Fräulein und schaute ihn an, als wollte sie sagen, sonderbar, dass so ein Bub nach nichts anderem fragt als nach einer Wollhaube für Frauen. Der Bub aber war über den hohen Preis so erschrocken, dass er sich wortlos davonschlich. Er irrte eine gute Weile unfroh durch die Gassen, kam aber, ohne es recht zu wollen, wieder zu dem Schaufenster, wo die Wollhaube hing. Sie war schön grau, hatte roten Putz, war innen hübsch gefüttert und mußte sehr warm sein. Sehr warm, dachte er, und ging wieder weiter. Das Geschäftsfräulein hatte ihn von drinnen gesehen und ihm flüchtig zugelächelt. Das kam ihm aber erst zum Bewusstsein, als er schon weit von dem Laden weg war. »Wenn die schon so freundlich ist, so schaust nochmals hin«, sagte er zu sich selbst und drängte und schob sich wieder an das Schaufenster und schaute mit großen Augen hinein. Aber nicht mehr nach der Wollhaube, sondern nach einem Paar blinkender Schlittschuhe. »Die werden wohl mehr kosten als die Wollhaube«, meinte er. Da tupfte ihm jemand auf die Schulter. »Du, möchtest du denn nicht ein paar Heller verdienen?« Es war das Geschäftsfräulein. »Oh, gern. Dann komm herein.« Mit ein paar großen, ungelenkten Schritten war er im Laden und folgte dem rasch schreitenden Fräulein in einen halbdunklen Nebenraum. Der war schier übervoll gestopft mit Paketen, groß und klein, rund und eckig. »Kennst du dich aus in der Stadt?« »Freilich.« »Dann kannst du da einiges austragen. Weißt, unsere Laufburschen wissen heut nit, wo ein und aus, und die Dienstmänner laufen auch, weiß Gott, worum. Und fort müssen die bestellten Sachen, nit?« »Natürlich«, jubelte Otti. »Alsdann pass auf, ich geb dir nur kleinere Sachen da auf die Buckelkraxe. Aber acht geben, damit nichts hinwirrt.« »Ach, geschieht nichts.« Sie belud ihm die Kraxe sehr behutsam und gab ihm eine Anzahl Zettel, die man leicht in zwei Teile trennen konnte. Einen Teil sollte er der Kunde geben, den anderen aber von dieser unterschreiben lassen und wiederbringen. Die Adressen stünden überall darauf, und lesen könne er ja wohl. »Wenn's deutlich geschrieben ist«, meinte Otti sehr wichtig, sah, dass es ging, ordnete die Zettel nach Gassen und ging frohgemut ins Straßengewühl hinaus. Jetzt passte er ja hinein in dieses Bild als richtige, vollwertige Figur. Er mußte aber eilen, wollte er die paar 20 Hellerstücke sparen, die ihm das Fräulein für die elektrische gab, damit er zu den weiter entfernten Kunden fahren konnte. Es ging alles ganz gut und glatt, überall hatte man ihn freudig empfangen und ihm beinahe überall ein kleines Trinkgeld gegeben. Sehr vergnügt kehrte er in den Laden zurück, und das Fräulein belud ihm die Kraxe abermals, lobte ihn und sagte verheißungsvoll, er werde das nicht zu bereuen haben. Als er draußen die Wollhaube im Fenster sah, meinte er frohlockend, »Werden dich schon kriegen, und wenn's Abend nicht langt, ich glaub, das Fräulein lässt handeln.« Diesmal mußte er am Fischmarkt vorbei. Er ging am Fußsteig herüben, als von drüben der laute, verlockende Ruf tönte, »Ausverkauf! Staunend billig, weil's die Letzten sind!« Das zog ihn hinüber wie mit Stricken. Mit einem Satze war er in der Mitte der Straße. Er sah nur den rufenden Fischhändler. Plötzlich hörte er ein zorniges Brummen, schier ein Brüllen, als stürze wütend ein wildes Tier auf ihn los, dann ein vielstimmiger Aufschrei, und er lag halb besinnungslos am Rande des jenseitigen Straßensteiges. Ein Wagen der Elektrischen hatte ihn gestreift und zur Seite geschleudert. 2, 3 halfen ihm, richteten ihn auf. Er war kreidebleich und zitterte am ganzen Körper. Seine erste Frage galt der Kraxe, wenn da etwas gebrochen war. Dann ade, Fisch und Haube und Weihnachtsfreude. Eine flüchtige Besichtigung und Betastung der zumeist aus festen Schachteln bestehenden Pakete ließ gute Hoffnung zu. Er stammelte seinen Dank und schlich davon. Dem rufenden Fischhändler wagte er keinen Blick mehr zuzuwerfen. Nach echter Bubenart wollte er bei der ersten Partei rasch sein Paket abgeben und davonlaufen. Als ihm die Dame aber ein Geldstück gab, bat er doch, nachzusehen, ob nicht etwas gebrochen sei, und erzählte sein Unglück. Die Dame sah nach, es war alles heil. Daraufhin gab sie ihm noch ein Geldstück, weil er so ehrlich war. Nun wagte er diese Ehrlichkeit bei jeder Partei gleich von vornherein und kam überall gut an und weg. Nur bei zweien haperte es, ein kleiner Schade. Bei einem alten Herrn bekam er Schelte und war froh, dass es noch so glimpflich ablief. Bei einem jungen, hübschen Frauchen aber setzte es schließlich doch ein kleines Geldgeschenk ab, weil er halt gar so sehr in Gefahr war und weil heut schon heiliger Abend sei. Keckfröhlich übergab er schließlich dem Fräulein die bestätigten Scheine und fragte, ob noch etwas zu tun sei. Nein, es gab nichts mehr zum Austragen. Woher er die Kleider so beschmutzt habe? Er erzählte wieder, jetzt mit jenen heißatmigen Übertreibungen, die dem romantischen Hange der Jugend entspringen. Das Fräulein war sehr bestürzt, fragte aber vor allem nach den Paketen. Sie war eben ein Geschäftsfräulein. Da er ihr beruhigende Auskunft geben konnte, fand sie, es wäre wirklich ein großes Glück, dass er so gut daraus gekommen sei, und bemaß großmütig den ausgesetzten Lohn um 20 Heller Stück höher. Geschäftsleute sind eben sparsam und lassen ihre Gefühle in Geschäftssachen grundsätzlich nicht mitreden, auch nicht um die Weihnachtszeit. Stolz ging Otti nun in den Laden und verlangte die Haube. 3,50 Kronen. Er zählte sein Vermögen. Es waren 4,20 Kronen. Blieben also nur noch 70 Heller für den Fisch. Er dachte das lange schon noch, jetzt, wo sie im Ausverkauf so staunend billig seien. Einen Fisch wolle er haben, sagte er zum Händler im Tone eines Menschen, der weiß, dass er bezahlen kann, was er begehrt. Der Fischer sah den Jungen etwas misstrauisch an und langte ihm ein armselig Weißfischlein heraus. Das aber warf Otti verächtlich zurück ins Wasser und meinte, einen solchen könne er alle Tage haben. Es müsse schon ein Karpf sein heut, und zwar ein Spiegelkarpf. »Sei auch noch da«, sagte der Fischer in jenem Gemütstone, der sich immer so hübsch nach der Wertschätzung der jeweiligen Kunden richtet. 1,80 Kronen das Kilo.« »Das Kilo?« fragte Otti geradezu entrüstet. »Jawohl, das Kilo. Er werde doch nicht meinen, ein ganzer Karpf.« Da war's vorbei, mit Mut und Zuversicht und Keckheit. Sein Geld reichte ja kaum für ein halbes Kilo. So viel Geld habe er augenblicklich nicht bei sich, wollte er keck sagen, fiel aber sehr kläglich aus. Der Fischer warf den schönen Karpfen ins Wasser zurück und wandte dem betrübten Knaben mit stummer Verachtung den Rücken. Er schimpfte wohl nur deshalb nicht, weil eine neue Kunde kam, die auf weit solideres Geschäft hoffen ließ. Ein Herr hatte den kleinen Auftritt mit angesehen und sich daran köstlich geweidet. Als er aber das bitter enttäuschte Gesicht des armen Jungen sah und sah, wie es um seine Mundwinkel zuckte und wie er mit unbeschreiblich bestürzter Miene dem Fisch nachschaute, da überkam den guten Mann, der offenbar ein Junggeselle und daher ein Kinderfreund war, die Geberlaune, die lag ja heute schon so in der Luft. Er fragte Otti, für wen er denn den Fisch brauche, und als er hörte, der Junge wolle damit seine Mutter überraschen, die gar so gern einmal einen gebackenen Fisch äße, da kaufte er ihm mit selbstgefälliger Freundlichkeit einen halben Karpfen und entzog sich mit derb humorvollen Worten und so überaus schnell den überstürzten Danksagungen Ottis, dass es den Eindruck machte, als reue ihn der ganze Fischhandel schon. Er lief gewissermaßen vor sich selbst davon. Otti aber war überglücklich. Hatte er doch nun nicht nur Haube und Fisch, sondern auch noch 70 Heller bar. Für diese Riesensumme kaufte er für sich, was ihm am liebsten war, Zuckern, und zwar feine. Im Hochgefühle eines Gebers und zugleich froh Beschenkten ging er die schneeigen Fluren heimwärts. Es war mittlerweile völlig Nacht geworden, doch droben glänzten in seltener Pracht und still die Sterne, und in ihm war so viel leuchtende Freude, daß er sich nicht gefürchtet hätte, wenn es auch ganz finster gewesen wäre. Als er am Teiche vorbeikam, blieb er stehen und sagte zu sich selbst, »Nun habe ich meinen Karpfen auf rechtschaffene Weise. Keinen ganzen zwar, aber es tut's so auch. Und wenn heut Nacht das goldene Seil in dieser Gegend irgendwo vom Himmel niederhängen sollt, so kann ich mit gutem Gewissen danach greifen.« »Wenn die Angelschnur nicht wär«, sagte da eine Stimme in ihm. Er schritt rasch aus, aber die Füße wurden ihm schwer, und die Stimme rief immer und immer, »Wenn die Angelschnur nicht wär, wenn die Angelschnur nicht wär!« Da kehrte er um, band an die Schnur eine große Eisscholle und warf sie durch ein Fischloch ins Wasser. Nun war sein Gewissen still, denn seit der letzten Beichte hatte er nicht geangelt. Leid war ihm um die Angelschnur sehr, doch da man dafür vielleicht das goldene Seil eintauschen könnte, so kam er zu dem Schluss, dumm war's gewiß nicht, und war getröstet. Vorsichtig schlich er ins Haus. Die Mutter sollt ihn nicht sehen. Doch die hatte ihn schon gesehen, sie ging ihm aber nicht entgegen, sondern guckte schalkhaft um eine Ecke im Hausflur und lachte leise. Otti wunderte sich darüber sehr. Die Mutter schalt ihn gar nicht, dass er so spät komme. Sie lachte sogar. Und wie! So hatte er sie noch gar nie lachen hören. Als er merkte, dass sie in die schöne Stube ging, schlich er in die Küche und warf dort den Fisch ins Wasserschaff. Dann ging er in seine kleine Kammer und zog seine besten Kleider an, damit die Mutter die Kotflecke nicht sehe und nicht gleich frage, warum und woher. Dann wär's ja vorbei mit aller Überraschung, und er freute sich schon so sehr auf ihr freudestrahlendes Gesicht. Sorgfältig glättete er die Haube und barg sie unter seinem Rock. Dann wollte er ins Zimmer. Die Tür war abgesperrt. Das war noch nie da. Er klopfte. Die Mutter antwortete, er müsse schon noch ein bisserl warten. Er hörte sie drinnen geheimnisvoll herumrauschen und leise singen. Da blitzte ihm ein Gedanke auf. Vielleicht hat sie... Ja, sie war gewiß in Sinn und Herz viel braver als er, und so könnte es schon sein, dass der liebe Gott ihr das goldene Seil in die Hände gespielt hatte, auf das er seine schönsten Hoffnungen setzte. Nun, wenn's schon so war, so bleibt's doch wenigstens in der Familie. Plötzlich tat sich die Tür weit auf, und nun war die Überraschung, die er bereiten wollte, wirklich auf seiner Seite. Auf dem Tische stand ein kleiner Christbaum, und darunter lag ein Reichtum, wie ihn diese Stube noch nie gesehen hatte. Ein schöner Bubenanzug, feine Schlittschuhe, eine ganz echte Pelzhaube, gefütterte Handschuhe, Bücher in prächtigen Einbänden und, das tat ihm schier weh, auch Frauensachen mancherlei Art. Er stand nur und schaute und staunte. »Das da gehört alles dir«, sagte die Mutter und sagte es so großartig einfach und selbstverständlich, als wär das alle Jahre so gewesen um diese Zeit. »Ja, aber Mutter, nicht wahr, das goldene Seil?« Da lachte die Mutter gar schalkhaft und sagte im Märchenton, »Es war einmal ein Junge, ein Feiner, der brach draußen im Teich ins Eis ein.« »Von dem also«, rief Otti schier enttäuscht. Vielmehr von seinem Vater, weil die Weihnachtszeit so nahe war, hat er sich den Dank für heut aufgespart. Und noch mehr wußte die Mutter dem freudebetäubten Jungen zu sagen. Sie habe dem reichen Manne, weil er darum gefragt habe, auch gesagt, daß ihr Otti halt gar so viel gern studieren tät. Da hat der gute Herr gemeint, das sei sehr einfach, er lasse den wackeren Lebensretter seines Sohnes mit größtem Vergnügen auf seine Kosten studieren. Da wurde Otti sehr schwül zumute. Er fürchtete sich nämlich vor dem Studieren so sehr, als er sich freute. Die Freude lag in ihm, die Furcht kam von der Schule. Da ihm bei all dem heiß geworden war, öffnete er seinen Rock. Da fiel denn die Wollhaube heraus, von der er geglaubt hatte, sie werde heute von seiner Mutter bewundert und angestaunt werden, wie ein eitel Wunderding. Und nun lag sie in ihrer grauen Schlichtheit am kahlen Boden. Neben all den Herrlichkeiten, unsagbar armselig. Er schämte sich ihrer fast. Die Mutter aber hob staunend die arme Haube auf. Und als sie erfuhr, wie und unter welchen Umständen Otti dieses ersehnte Geschenk für sie erworben hatte, da standen ihr die hellen Mutterfreudentränen in den Augen. Sie umarmte und küßte ihren Sohn und sagte ihm, von all den schönen Sachen, die sie heute so unverhofft bekommen habe, sei ihr die schlichte Wollhaube das kostbarste und liebste Stück. Und wenn sie so reich wäre wie der Mann, der heute bei ihr war, die Haube würde sie doch und just zu den größten Feiertagen tragen. Und sie werde sie auch tragen, so stolz wie eine richtige Königin ihre Krone. Und sie werde den Leuten sagen, seht, die hat mir mein Sohn geschenkt von seinem ersten Geld, das er sich verdient hat mit Gefahr seines Lebens. Nun war Otti wieder froh und glücklich und konnte sich seiner schönen Geschenke von ganzem Herzen freuen. Als sie dann gar fröhlich beim Fischmahle saßen und von dem Weine tranken, der unterm Baume lag, meinte die Mutter, »Du, Otti, heute warst du aber fest dran am goldenen Seil, mit beiden Händen hast du's gehabt.« Otti sah seine Mutter verwundert an. Er werde ihre Worte schon verstehen, später, wenn er einmal ein studierter Mann sein werde, sagte sie und freute sich sehr, dass sie so weise und überlegen sprechen konnte. Und Zeit und tiefere Erkenntnis kamen. Und als nun Otto, ein Mann geworden, mir die Geschichte dieses ihm unvergeßlichen Weihnachtsabends erzählte, meinte er, er glaube fest daran,

Ende von Die drei Spatzen. Neunzehnter Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gefühle nach dem Kalender von Kurt Tucholsky. Eigentlich ist es ja ein bisschen merkwürdig, wenn nur noch wenige dünne Kalenderblätter den Abreißer vom 24. Dezember trennen, so senkt sich jenes weihnachtliche Gefühl auf ihn hernieder, das ihr alle kennt. Er wird ein bisschen weich, er wird ein bisschen träumerisch, und wenn der ganze Apparat des Einkaufs vorbeigeklappert ist, wenn all das Tosen und Wirken vorüber ist, dann saugt er doch an seiner Weihnachtszigarre und denkt sich dies und das und allerlei. Aber wie denn? Kann man denn seine Gefühle kommandieren? Kann man denn nach dem Kalender seine Empfindungen regeln? Man kann's nicht. Der schnurrige Minona erzählte einmal die Geschichte vom Schauspieler Nesselgrün, dem es plötzlich einfiel, sein ihm zustehendes Weihnachten im August zu feiern. Und unter unendlichem Hallo geht denn diese deplatzierte Festlichkeit auch vor sich. Aber haben wir doch gelacht, als wir das lasen. Könnten wir andern das auch? Es ist wohl nicht nur die Furcht, uns lächerlich zu machen. Es muss noch etwas anderes sein. Der Grund, dass wir wirklich jeden Weihnachten, in jedem Jahr, immer aufs Neue imstande sind, genau um den 25. Dezember herum, die gleichen starken Gefühle zu hegen, liegt doch wohl darin, dass sie sich angesammelt haben. Es muss doch irgendetwas da sein, das tropfenweise anschwillt, das ganze Jahr hindurch. Schließlich ist doch der Kalender etwas ganz Äußerliches, Relatives. Wir sind in gewisser Hinsicht in ihm verwachsen, aber die Zeit ist nicht in uns, wir sind in der Zeit, und das kleine Plättchen, das den 24. anzeigt, ist kein Grund, es ist ein Signal und ein Anlass. Ich habe immer das Gefühl, als ob wir jede Woche im Jahr weihnachtliche Empfindungen genug aufbrächten, aber gute Kaufleute, die wir sind, legen wir sie in kleinen Posten zurück, bis es sich einmal lohnt. Im Dezember ist dann das Maß meist voll. Ist es nicht schließlich mit jedem Gedenktag so? Warum sollen wir gerade am 19. an sie denken, und warum nicht einen Tag später? Heute vor einem Jahr. Ach Gott, entweder wir empfinden immer, dass sie auf der Welt ist, oder wir empfinden am 19. auch nur konventionell. Gefühle nach dem Kalender, das geht nur, wenn der Kalender sie ins Rollen bringt. Gefühle nach dem Kalender, wir haben alle nur keine Zeit, um gut zu sein. Wie? Wir haben nur alle keine Zeit und müssen tausend und tausendmal herunterschlucken und herunterdrücken und sind vielleicht im Grunde alle froh, allweihnachtlich einen Anlass gefunden zu haben, den gestauten Sentiments freien Lauf zu lassen. Wer erst nach dem Kalenderblatt sieht, sich vor den Kopf schlägt und »Ach, richtig« ruft, dem ist nicht zu helfen. Vielleicht hat diese neue, ehemals große Zeit manches am deutschen Weihnachtsfeste geändert. Ich weiß nicht, ob's innerlich geworden ist. Es täte uns so Not, nicht aus Gründen der Religion, die jedermanns Privatsache ist, sondern aus Gründen der Kultur. Diesem Volk schlägt ein Herz, aber es liegen so viele Kompressen darauf. Reißt sie ab, wagt einmal, was besonders dem Norddeutschen schwer und sauer fällt, wagt einmal geradeaus zu empfinden. Und wenn euch das Fest nach all dem, was geschehen ist, doppelt lieb, aber doppelt schwierig erscheint, dann denkt daran, wie ihr es im Feld gefeiert habt und wo. Und denkt daran, wie es ein Halt gewesen ist gegen die Lasten des äußern und innern Feindes. Und wie schon das Datum, wie schon der Kalender Trost war in verdammt schwarzen Tagen. und weil wir hier gerade alle versammelt sind, denkt schließlich und zu guter Letzt auch an etwas anderes. Nach dem Kalender fühlen. Aber habt ihr einmal geliebt? Die Damen sehen in ihren Schoß, und die Herren lächeln so unmerklich, dass ich von meiner Kanzel her Mühe habe, es zu erkennen. Also habt ihr geliebt, und ihr, ich sehe keinen an, liebt noch. Nun, ihr Herren, und wenn sie Geburtstag hat? Nun, ihr Herren, und wenn der Tag auf dem Kalender steht, an dem ihr sie zum ersten Mal geküsst habt? Nun, ihr feiert das. Was im ganzen Jahr künstlich oder zufällig zurückgedämmt war, es bricht, wenn's eine richtige Liebe ist, elementar an solchem Tage hervor, aus tiefen Quellen. Der Tag, dieser dumme Tag, der doch gleich allen anderen sein sollte, ist geheiligt und festlich und feierlich und freundlich, und ihr denkt und fühlt sie und nur sie. Nach dem Kalender? Nicht nach dem Kalender. Ihr tragt alle den Kalender in euch. Es ist ja nicht das Datum oder die bewusste Empfindung, heute müsste man nun. Es ist, wenn ihr überhaupt wisst, was ein Festtag ist, was Weihnachten ist, euer Herz. Lasst uns einmal von dem Festtagsrummel absehen, der in einer großen Stadt unvermeidlich ist. Lasst uns einmal daran denken, wie Weihnachten gefeiert werden kann, unter wenigen Menschen, die sich verstehen. Das ist kein Ansichtskartenweihnachten. Das ist nicht das Weihnachten des 24. Dezember allein. Es ist das Weihnachten der Seele. Gibt es das? Es soll es geben. Und gibt es auch, wenn ihr nur wollt. Grüßt ihr Herren die Damen. Küsst ihnen leise die Hand, in meinem Auftrag, und sagt ihnen, man könne sogar seine Gefühle nach dem Kalender regeln, zum Geburtstag, zum Gedenktag und zu Weihnachten. Aber man muss welche haben. Ende von Gefühle nach dem Kalender von Kurt Tucholsky, gelesen von Hokus Pokus. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sascha. Weihnachten von Johann Wolfgang von Goethe. Bäume leuchtend, Bäume blendend, überall das Süße spendend, in dem Glanze sich bewegend, alt und junges Herz erregend. Solch ein Fest ist uns bescheret, mancher Gaben, Schmuck verehret, staunend schauen wir auf und nieder, hin und her und immer wieder. Aber Fürst, wenn's dir begegnet und ein Abend so dich segnet, daß als Lichter, daß als Flammen vor dir glänzten allzusammen. Alles, was du ausgerichtet, alle, die sich dir verpflichtet, mit erhöhten Geistesblicken fühltest herrliches Entzücken. Ende von Weihnachten. 21. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Altes Kaminstück von Heinrich Heine. Draußen ziehen weiße Flocken durch die Nacht, der Sturm ist laut, hier im Stübchen ist es trocken, warm und einsam, still vertraut. Sinnend sitz ich auf dem Sessel an dem knisternden Kamin. Kochend summt der Wasserkessel längst verklungene Melodien. Und ein Kätzchen sitzt daneben, wärmt die Pfötchen an der Glut, und die Flammen schweben, weben, wundersam wird mir zumut. Dämmernd kommt heraufgestiegen manche längst vergessene Zeit, wie mit bunten Maskenzügen und verblichener Herrlichkeit. Schöne Frauen mit kluger Miene winken süß geheimnisvoll, und dazwischen Harlekine springen, lachen, lustig toll. Ferne grüßen Marmorgötter, traumhaft neben ihnen stehen Märchenblumen, deren Blätter in dem Mondenlichte wehen. Wackelnd kommt herbeigeschwommen manches alte Zauberschloss, hintendrein geritten kommen blanke Ritter, Knappentross. Und das alles zieht vorüber, schattenhastig, übereilt. Ach, da kocht der Kessel über und das nasse Kätzchen heult. Ende von Altes Kaminstück. »22. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erleben eigentlich Stadtkinder Weihnachtsfreuden? Von Ludwig Thoma. Erleben eigentlich Stadtkinder Weihnachtsfreuden? Erlebt man sie heute noch? Ich will es allen wünschen, aber ich kann nicht glauben, dass das Fest in den engen Gassen der Stadt, in der wochenlang die Ausstellungen der Spielwarenhändler die Freude vorwegnehmen, Vergleiche fahren lassen oder schmerzliche Verzichte zum Bewusstsein bringen, das sein kann, was es uns Kindern im Walde gewesen ist. Der erste Schnee erregte schon liebliche Ahnungen, die bald verstärkt wurden, wenn es im Haus nach Pfeffernüssen, Makronen und Kaffeekuchen zu riechen begann, wenn am langen Tische der Herr Oberförster und seine Jäger mit den Marzipanmodeln ganz zahme häusliche Dienste verrichteten, wenn an den langen Abenden sich das wohlige Gefühl der Zusammengehörigkeit auf dieser Insel, die Tag um Tag stiller wurde, verbreitete. In der Stadt kam das Christkind nur einmal, aber in der Riss wurde es schon Wochen vorher im Walde gesehen. Bald kam der, bald jener Jagdgehilfe mit der Meldung herein, dass er es auf der Jachenauer Seite oder hinterm Ochsensitze habe fliegen sehen. In klaren Nächten musste man bloß vor die Türe gehen, dann hörte man vom Walde herüber ein feines Klingeln und sah in den Büschen ein Licht aufblitzen. Da röteten sich die Backen vor Aufregung und die Augen blitzten vor freudiger Erwartung. Je näher aber der heilige Abend kam, desto näher kam auch das Christkind ans Haus. Ein Licht huschte an den Fenstern des Schlafzimmers vorüber, und es klang wie von leise gerüttelten Schlittenschellen. Da setzten wir uns in den Betten auf und schauten sehnsüchtig ins Dunkle hinaus. Die großen Kinder aber, die unten standen und auf einer Stange Lichter befestigt hatten, der Jagdgehilfe Bauer und sein Oberförster, freuten sich kaum weniger. Es gab natürlich in den kleinen Verhältnissen kein Übermaß an Geschenken, aber was gegeben wurde, war mit aufmerksamer Beachtung eines Wunsches gewählt und erregte Freude. Als meine Mutter an einem Morgen nach der Bescherung in das Zimmer eintrat, wo der Christbaum stand, sah sie mich stolz mit meinem Säbel herumspazieren, aber ebenso froh bewegt schritt mein Vater im Hemde auf und ab und hatte den neuen Werderstutzen umgehängt, den ihm das Christkind gebracht hatte. Wenn der Weg offen war, fuhren meine Eltern nach den Feiertagen auf kurze Zeit zu den Verwandten nach Ammergau. Ich mag an die 5 Jahre gewesen sein, als ich zum ersten Male mitkommen durfte. Und wie der Schlitten die Höhe oberhalb Walgau erreichte, von wo aus sich der Blick auf das Dorf öffnet, war ich außer mir vor Erstaunen über die vielen Häuser, die Dach an Dach nebeneinander standen. Für mich hat es bis dahin bloß 3 Häuser in der Welt gegeben. Ende von »Erleben eigentlich Stadtkinder Weihnachtsfreuden«, aufgenommen von Alexander Mark, Greifswald. »23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai. Ein Weihnachtsbrief von Johann Wolfgang von Goethe. An Johann Christian Kästner. Frankfurt, 25. Dezember 1772. Christtag früh. Es ist noch Nacht, lieber Kästner. Ich bin aufgestanden, um bei Lichte morgens wieder zu schreiben, das mir angenehme Erinnerungen voriger Zeiten zurückruft. Ich habe mir Kaffee machen lassen, den Festtag zu ehren, und will euch schreiben, bis es Tag ist.